FDAIFH. Anarchistische Föderation Rhein-Ruhr organisiert sich in der Föderation Deutschsprachiger Anarchist-SternInnen. Endlich ist es soweit. Nachdem wir schon seit längerem mal mehr, mal weniger intensiv zusammenarbeiten und es durch Einzelmitgliedschaften bereits Überschneidungen gab, können wir jetzt voller Freude offiziell bekannt geben, dass die Anarchistische Föderation Rhein-Ruhr der Föderation Deutschsprachiger Anarchist-Innen am 16.10.2015 geschlossen beigetreten ist. Sowohl die Antimilitarismus-Kampagne 2014 anlässlich des 100. Jahrestages des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs, als auch die anarchistische Mobilisierung zum G7-Gipfel in Elmau diesen Sommer, waren erste, durchaus präsentable Ergebnisse einer tollen Zusammenarbeit. Wir freuen uns bereits jetzt auf neue, gemeinsame Projekte und darauf, zusammen viele Schritte auf dem Weg zu einer herrschaftsfreien Gesellschaft zu gehen und natürlich auch, viele neue GefährtInnen zu treffen, näher kennenzulernen und zu empfangen sowie ihnen Unterstützung zu bieten. Auch möglicher internationaler Zusammenarbeit innerhalb der IFA, Internationale Anarchistische Föderation, in der die FDA und damit auch wir ab jetzt föderiert sind, sehen wir neugierig und erwartungsvoll entgegen. Für uns als Gruppen in der Anarchistischen Föderation Rhein-Ruhr ist diese überregionale Vernetzung auch ein weiterer Schritt auf unserem Weg, eine breite anarchistische Bewegung im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus zu organisieren und lebendig zu gestalten. Wir sind sicher, dass ein zwangsläufig stattfindender Austausch mit anderen in der FDA organisierten Menschen und Gruppen uns nur voranbringen kann und uns zusätzliche Ideen und Anregungen liefern wird. Ihr könnt also gespannt sein und seid sicher, dass ihr bald wieder von uns hören werdet. Im Sommer dieses Jahres haben wir ein Video-Interview für eine anarchistische Veranstaltung in Japan anlässlich des 70. Jahrestags des Atombombenabwurfs auf Hiroshima gedreht. Die GenossstärInnen dort waren an unserer Arbeit und unserer Organisationsstruktur interessiert. Das Video wurde in englischer Sprache erstellt, doch nun haben wir eine Version mit deutschen Untertiteln hochgeladen. Wer also mehr über uns erfahren möchte, kann sich gerne das Video anschauen. Wenn auch du dich anarchistisch organisieren willst oder Hilfe beim Aufbau einer Gruppe brauchst, dann melde dich gerne bei uns. afr@riseup.net. Anarchistische Föderation Rhein-Ruhr, FDAIFH, 16.10.2015. Weltweit. Ein Moment der Gegenreaktion, die Meinung einer Person aus dem Organisationskreis auf den Tag. Aus einem Facebook-Post einer der Organisierenden am Tag nach der Konferenz. Von einer Person aus dem Organisationskreis/Übersetzung, Martalton. Der Hintergrund. AFEM, die im Vereinten Königreich ansässige Eröffnungskonferenz, welche von einem Kreis von 35 Anarcha-Feminist-SternInnen aus den Organisationen Solfed, AFED und weltweit anarchistischen Gruppen organisiert worden ist, fand dieses Wochenende am Sonntag, den 19. Oktober 2014, Anmerkung der Übersetzung, statt. Die Konferenz war sehr gefragt, mit knapp 300 BesucherSternInnen aus mehr als 19 Ländern, und anderes aus Argentinien, den Philippinen, Brasilien, Japan, Iran, den USA und Kanada. Die Konferenz wurde von einer Mischung aus Einzelspende, einer Soli-Veranstaltung zu 2000 Pfund sowie kleinere Soli-Veranstaltungen in drei Städten im Vereinten Königreich finanziert. For the Notbombs organisierte ebenfalls eine Spendesammlung, sodass wir uns leisten konnten, diejenigen mit geringem oder keinerlei Einkommen mit Essen zu versorgen. Außerdem wurden Sachspende bereitgestellt, von Ausdrucken über Übersetzungen zu Kinderbetreuung und Gebärdensprache. Am Tag selbst. Die Konferenz war größtenteils gut organisiert mit wenigen technischen Pannen, es gab nicht genügend Programmfolie, wir hatten Probleme mit der Technik und weil wir keine Personengrenze bei den Veranstaltungen gesetzt haben, waren einige der Veranstaltungsräume überfüllt. Wir haben nicht genug über die Barrierefreiheit nachgedacht, es waren keine großgedruckten Programmfolien vorhanden und wir hatten keine helfenden Personen für die Erfordernisse von Barrierefreiheit engagiert. Bis auf diese Ausnahmen verlief der Tag praktisch gesehen ziemlich reibungslos. Die Infrastruktur für die Konferenz war geeignet, mit einer Kinderbetreuung, einem Ruheraum, kostenfreies Essen für all diejenigen mit geringem oder keinem Einkommen, Ansprechpersonen und emotionale Erste Hilfe war alles verfügbar. Überdies gab es ein Team von 18 SAFER-Spaßleuten, welche bei den Veranstaltungen, am Eingangsbereich und im Ruheraum anwesend waren, um Probleme oder Fragen zu klären, welche sich auf die für diesen Tag getroffene SAFER-Spaßvereinbarung bezogen oder um Personen zu unterstützen, die sich getriggert oder unsicher fühlten. Die Konferenz bot 23 Workshops und 2 Vollversammlungsveranstaltungen. Die Bandbreite der Workshops war umfassend, sie reichte von Was bedeutet Gender, über die Themen Gefängnisabschaffung, Organisierung am Arbeitsplatz zum Thema Gender, Feminismus im Nahen Osten bis hin zu Betroffenen geführte Accountability, welche Themenstränge für Menschen mit Behinderung, Transmenschen, People of Color und Sexarbeiter-SternInnen beinhalteten. Der Zeitplan ist als Bild beigefügt. 1. Die Workshops wurden insgesamt sehr gut auf der Konferenz aufgenommen. Die Kommentare für diesen Tag waren überwältigend positiv und die Atmosphäre war hervorragend. Viele führten die neuen Organisationsverbindungen an, welche sie eingegangen sind, und die ungewöhnlich nicht unterdrückende Politik der Veranstaltungsorganisationsgruppe und der Konferenz an sich. Jedoch war der Tag nicht ohne Schwierigkeiten. Eine kleine Gruppe radikaler Feminist-SternInnen, die Transmenschen ausschließt, besuchte die Konferenz, akzeptierte die selbst gewählten sexuellen Identitäten der Transmenschen nicht, beleidigte sie und forderte ausschließlich für CES-Frauen vorgesehene Räumlichkeiten. Der Ausschluss von Transfrauen aus Frauenräumlichkeiten stellt eine direkt transphobe Diskriminierung dar. Diese Angelegenheit zu bewältigen stellte die meiste Arbeit dar, welche vom SAFER-Spaßteam erledigt worden ist. Folglich machten mehrere Transmenschen bei der Konferenz Erfahrungen mit Transphobie und einige waren davon äußerst mitgenommen. Anstrengungen wurden während des Tages unternommen, um diese Verletzungen zu versorgen, sowohl auf zwischenmenschlicher als auch auf politischer Ebene. Und es wurde darauf geachtet, denjenigen zu helfen, welche diese Erfahrungen gemacht haben, ohne Gefahr bei der Konferenz zu verbleiben, aber dennoch hätten die TERFS 3 ausgeschlossen werden sollen. Die Zusammenarbeit mit der Organisierungsgruppe, um die politischen Grundsätze von AFEM auszuarbeiten und durchzuführen, anarcho-kommunistisch, feministisch, sexuelle Identitäten überergreifend, nicht unterdrückend, verantwortlich, demokratisch und transparent, war eine der besten Erfahrungen von Organisierung, welche ich seit langer Zeit gemacht habe. Aber es war auch eine der schwierigsten, weil wir aktuell an einem Zeitpunkt der Gegenreaktion gegen präfigurative Politik formen. Im Vorfeld von AFEM, als wir unsere politischen Grundsätze auf unserer Homepage, Internetblogs und in den sozialen Medien herausgestellt haben, wurden eine steigende Zahl an Kritiken online gepostet. Dies sorgte im Vorfeld der Konferenz für äußerste Anspannung, wir waren uns nicht sicher, ob es Widerspruch oder sogar Störungen am Tag selbst geben würde. An alle diejenigen, die dies nicht wahrgenommen haben, unsere Gender-Inklusion-Policy und SAFER-Spaßvereinbarung kann auf der AFM-Homepage eingesehen werden. Klar gab es etwas Unbehagen in unserem Milieu, ob verantwortliche Organisationsräumlichkeiten zu autoritär seien. Meinem Empfinden nach war diese Konferenz eine passende Initialreaktion. Sie war eine gefragte und dringend erforderliche Veranstaltung mit geringfügigen Schwierigkeiten und einer Atmosphäre der Solidarität. Ich freue mich sehr, dass Soulfit dies unterstützt hat, sowie mir und anderen GefährtInnen Unterstützung bei der Mithilfe der Veranstaltungsorganisierung gegeben hat. Der Organisationskreis wird auf Kritiken auf der AFM-Homepage antworten, sobald wir die Arbeitsschritte im Anschluss an die Konferenz erledigt haben und alle Rückmeldungen zusammengetragen worden sind. Wir planen weitere AFM-Veranstaltungen zu organisieren und werden neue Organisierende bald ansprechen. Anmerkung: Ich habe gewartet, Rassismus und kulturelles Aneignungsverhalten zu kommentieren, weil ich lieber möchte, dass ein Kommentar von People of Color käme, aber ich bin sehr froh, dass wir einen Raum nur für People of Color bereitgestellt haben und dass daraufhin Kritiken zur Konferenz rückgemeldet worden sind. Wenn Rojava nur von Staaten verteidigt wird, wird die Revolution untergehen. Du lebst jetzt seit einigen Monaten in Rojava und bist dort an unterschiedlichen Orten aktiv. Was machst du dort und was sind deine allgemeinen Eindrücke? Ich war einige Zeit in der YPG und arbeite nun als Teil der demokratischen Bewegung, TEVDEM, in der Koordination der grenzenlosen Freiwilligen mit. Immer mehr Menschen aus aller Welt kommen nach Rojava, manche mit viel Erfahrung und großen Plänen, andere ohne jegliche Vorkenntnisse, aber viel Tatendrang, um hier eine neue, freie Gesellschaft aufzubauen. Der Staat ist physisch weitestgehend zerstört und die Fragen der Bildung, Gesundheitsversorgung, Wirtschaft, Kunst, alle Felder, in denen sich menschliche Gesellschaft organisiert, erwarten visionäre Antworten. Der Drang nach neuen Ideen und die Entfachesselung eines gewaltigen Schaffensgeistes sind überall spürbar. Die sichtbarsten Veränderungen sind die direkten Folgen des Falls der Staatsmacht. Überall wird gebaut und Bäume werden gepflanzt, das war vorher verboten. Und die Frauenbefreiung ist unglaublich vorangeschritten in nur 4 Jahren der äußeren Revolution. Wir erleben in der linken Debatte über Rojava oft eine recht verallgemeinernde Idealisierung auf der einen und auf der anderen Seite des Interesse bis hin zu einer Ablehnung, die sich wenig mit dem realen Geschehen auseinanderzusetzen scheint. Wie ist dein Erleben der aktuellen Situation? Würdest du sagen, dass in Rojava revolutionäre Verhältnisse herrschen und wenn ja, wo spiegelt sich das wider? In Rojava herrschen zweifelsohne revolutionäre Verhältnisse in einem einzigartigen Maße. Eine Gesellschaft ist erwacht, organisiert sich selbst in allen Bereichen und revolutioniert ihr Bewusstsein in einem Maße, dass sie zu einem antifaschistischen und antikapitalistischen Bollwerk macht, welches schon bald kein Herrscher mehr wird niederreißen können. Vielen Menschen ohne Kontakt nach Rojava fehlt immer noch der Zugang zu greifbaren Informationen über die Vorgänge dort. Das verunsichert, zumal die Anti-Propaganda insbesondere von Seiten des türkischen und des KRG-Staates stark ist und auch linke bis anarchistische Menschen skeptisch macht. Jede Stern er macht Rojava zu dem, was ihr Stern ihm am besten in den Kram passt. Daher wird es uns von verschiedener Seite als anarchistische Revolution, stalinistische Rebellion oder autoritärer Kurdenstaat verkauft. Linke und selbsternannte Anarchist-SternInnen setzen Revolution auch manchmal leider mit Avantgardismus gleich. Da die PKK nicht die politische Kontrolle übernommen hat, wie ihr oft vorgeworfen wird, sondern sich auf die Bildung und Aufklärung der Bevölkerung konzentriert, gibt es keine zentralisierte Macht und das führt zu oft widersprüchlichen Entwicklungen. Diese sind aber nicht zwangsläufig konterrevolutionär, sondern in sich gerade Kern eines freiheitlichen Neuaufbaus. Louis Althusser erklärt in Ideologie und ideologische Staatsapparate, wie gegen den Staat gerichtete Bewegungen oft seine Stärkung zur Folge haben. Genauso können augenscheinlich konterrevolutionäre Entwicklungen die freie Gesellschaft stärken, wohingegen es schädlich wäre, sie gewaltsam zu unterdrücken. Viele Menschen, sowohl hier als auch in Europa, haben einfach zu totalitäre Revolutionsvorstellungen. Wo siehst du Schwierigkeiten, Gefahren oder Widersprüche? Davon gibt es eine ganze Menge. Der Hauptwiderspruch auf politischer Ebene besteht zwischen den basisdemokratischen Rätestrukturen und dem parlamentarischen System, die parallel zueinander existieren. Letzteres wurde geschaffen, um die politischen Parteien zu integrieren, die das Rätesystem ablehnen. Direkte Demokratie ist eine klare Absage an Parteimacht und wurde daher von mehreren der in Rojava etablierten Parteien abgelehnt. Die Entscheidungsfähigkeit liegt weitestgehend nach wie vor bei den Räten, das Parlament und seine Ministerien sind gegenüber der dezentralen Organisation nicht weisungsbefugt. Dennoch nehmen sie legislative Aufgaben wahr und sind Organe eines Staates, genauso wie etwa die neu geschaffene Nationalarmee. Wir kennen solche Beispiele aus vielen historischen Revolutionen und müssen diese analysieren, um nicht dieselben Fehler zu wiederholen und die komplexen Dynamiken unserer Situation zu verstehen. Das Embargo zum Beispiel ist mitverantwortlich für die Stärkung konterrevolutionärer Kräfte, gleichzeitig hat es aber auch durch Importknappheit den Aufbau einer lokalen kooperativen Wirtschaft begünstigt. Mit Dogmen kommen wir in der Praxis nicht weiter. Und welche Aspekte begeistern dich? Ich liebe die dezentrale Organisierung. Es gibt einfach kein Zentralkomitee, das von oben herab den Aufstand dirigiert, vielmehr sind es tausende autonom denkende Individuen und Gruppen, die alle in dieselbe Richtung streben und dabei gemeinsam eine neue Welt schaffen. Dadurch entstehen Vielfalt und Widersprüche, und gerade darin liegt der Reichtum der Revolution. Apo hat die Gesellschaft einmal mit einem Feld verglichen, eine Monokultur ist schwach und anfällig, Pestizide, Zäune und Maschinen sind notwendig, um sie zu erhalten. In einer Multikultur hingegen besteht ein starkes Ökosystem, welches sich selbst stützt, schützt und am Leben erhält. Genauso kann eine homogenisierte Gesellschaft, wortwörtlich eine Monokultur, nur durch den Staat existieren, während eine freie, vielfältige Gesellschaft den Staat überflüssig macht. Manchmal haben wir hier das Gefühl, dass innerhalb der Linken wenig Vorstellungen darüber existieren, wie widersprüchlich revolutionäre Veränderungen in Gesellschaften in der Realität ablaufen. Virtroja war deiner Meinung nach teilweise an Maßstäben gemessen, die sich zu sehr auf abstrakte Theorien beziehen und keinen Raum für Prozesse lassen. Wie ist es, in einer Gesellschaft zu leben, in der grundlegende Umwälzungen stattfinden? Das Problem der europäischen Linken ist, dass sie jegliches Verhältnis zu ernsthafter, revolutionärer Praxis verloren hat. Selbst erklärte Militante vergessen hier in beängstigendem Maße, dass Revolution ein Prozess ist und kein Zustand. In Europa ist Mensch links bzw. revolutionär, indem Mensch sich selbst dazu erklärt, dass revolutionär Stern in sein ein Entwicklungsprozess ist, der niemals aufhört, wird dabei außer Acht gelassen. Deshalb kann oft auch keine konstruktive Auseinandersetzung mit eigenen, individuellen und kollektiven Schwächen und Unzulänglichkeiten stattfinden. Fehlende Organisation, Sexismus, Profilierungssucht sind da nur Beispiele. Einst starke Massenorganisationen haben jeden Kontakt zur Bevölkerung verloren und bedienen nur noch den Bedarf eines widerlichen Überlegenheitsgefühls, welches sie allenfalls zu Klassenfeinden, mitnichten aber zu revolutionär Sterninnen macht. In der Tat hat das Proletariat weitestgehend das Bewusstsein verloren, um kollektiv über die Ursachen der Krise zu reflektieren, aber viel schlimmer ist es, die Problematik verstanden zu haben und dennoch aufgrund der Unfähigkeit zur Selbstkritik tatenlos zu bleiben. In Rojava wird ja versucht, das 2003 von Öcalan entwickelte Konzept des demokratischen Konföderalismus bzw. der demokratischen Autonomie umzusetzen. Eine der Grundlagen dieses Modells ist die Selbstorganisierung der Bevölkerung in Räten. Hast du die Arbeit der Räte mitbekommen? Wie sind die Räte zusammengesetzt? Beteiligt sich die Bevölkerung als Ganzes oder nur einzelne Gruppierungen? Die Räte sind an den meisten Orten auf 4 Ebenen organisiert. Die kleinste ist die Kommune eines Dorfes oder Straßenzuges. Ich kenne eine Kommune in Kamisalordnung näher, in der ich an Treffen und gemeinsamen Aufräumarbeiten teilgenommen habe. An den kommunalen Aktivitäten haben sich viele beteiligt, bei den Treffen hat es variiert, manchmal waren nur wenige Familien da, allerdings immer sowohl KurdSterninnen als auch AraberSterninnen. Es gab aber auch einige Leute, die sich gar nicht beteiligt haben, weil sie die Selbstorganisierung für sinnlos hielten. Einige nationalistische KurdSterninnen und AraberSterninnen sowie regimetreue ChristSterninnen boykottieren die Räte durch ihr Fernbleiben. Ein KDP-Anhänger ist anfangs bei jedem Treffen gewesen und hat gegen die Revolution gewettet, doch nachdem die Leute ihm nicht mehr zugehört haben, ist er nicht mehr gekommen. In der erwähnten Kommune gibt es mehrere Kommissionen, zum Beispiel den Autonomen Frauenrat, dessen Vorsitzender eine junge Mutter ist, das Selbstverteidigungskomitee, HPC, und die Streitschlichter SternInnen. Jede Kommune kann so viele Kommissionen bilden, wie sie will, aber viele Sachen werden auch auf die Stadtteil/Gemeindeebene verlagert. Parallel zu den Rätestrukturen von unten gibt es in Rojava ja auch noch repräsentative Regierungsstrukturen. Wie verhalten sich diese beiden widersprüchlichen Modelle zueinander und lässt sich eine Tendenz ausmachen, ob sich eher die Strukturen von oben oder die von unten durchsetzen? Wie gesagt, die Ministerien können Gesetze entwerfen und das Parlament kann sie beschließen. Es ist aber nicht so, dass zum Beispiel die lokalen Ökologieräte jetzt dem Umweltministerium unterstehen. Die Ministerien haben eine Verwaltungsaufgabe und sind auf die Räte angewiesen, bei denen die Mittel für die praktische Umsetzung liegen. Das erwähnte Umweltministerium, dessen Vorsitz die Grüne Partei innehat, wollte beispielsweise die Fisch- und Wildbestände in den Seen und darum herum im Norden Rojavas schützen und sprach dafür mit den Leuten aus den umliegenden Dörfern, die dort fischen, jagen und Land bestellen. Jetzt gibt es im Frühjahr ein dreimonatiges Fischereimoratorium und ein Naturschutzgebiet, in dem Holzfällen und Jagen verboten sind. Die Dorfbewohner SternInnen haben dem nicht nur zugestimmt, sondern sind diejenigen, die über die Einhaltung dieser Regeln wachen. Die Menschen Rojavas stehen mit großer Mehrheit hinter der Räteorganisierung. Doch die wenige Unterstützung, die von außen kommt, kommt vor allem von westlichen Regierungen, die natürlich ein bourgeoises Staatssystem bevorzugen. Wenn die Rätebewegung nicht stärker von den sich diesen Regierungen entgegenstellenden revolutionären Kräften unterstützt wird, werden die Reaktionäre die Oberhand gewinnen. Das Modell des demokratischen Konföderalismus ist ja und anderes stark von Bukzehins libertärem Kommunalismus inspiriert. Viele hier hat es überrascht, dass eine sich früher als stalinistisch bezeichnende Organisation wie die PKK nun libertäre Gesellschaftskonzepte entwickelt und vertritt. Wir treffen unter vielen Linken in Deutschland immer noch auf viel Skepsis und Ablehnung gegenüber der kurdischen Freiheitsbewegung. Was sind deine Erfahrungen und Einschätzungen hinsichtlich des libertären Charakters der Revolution und den Veränderungen der PKK? Die Vergangenheit der PKK und ihr autoritäres Erbe offen und kritisch zu diskutieren ist unerlässlich. Aber sie heute noch als stalinistisch oder zentralistisch zu bezeichnen, zeugt von völliger Unwissenheit. Die PKK ist eine militante Massenorganisation, die sich 2005 mit einem dezentralen, libertären Paradigma neu gegründet hat. Dass damals über 3/4 der Führungsriege die Partei verlassen haben, gibt Aufschluss darüber, wie radikal der Wandel war. Innerhalb der PKK gibt es heute eine riesige Bandbreite von politischen Positionen, von nationalistischen Marxist-SternInnen über Linkskommunist-SternInnen bis zu Anarcha-Feminist-SternInnen. Daher gibt es durchaus auch Stimmen, die das Klischee des totalitären Parteistaats bedienen, richtungsweisend für die Bewegung und die Partei ist aber der libertäre Charakter, der in den Maximen Basisdemokratie, Ökologie und Geschlechterbefreiung Ausdruck findet. Auch der Kult um Öcalan trägt zur Skepsis bei. Er wird im Mittleren Osten einfach ganz anders verstanden als in Europa, wo Hitler und Stalin tiefe Narben in der kollektiven Erinnerung hinterlassen haben. Was meinst du, kann die linke Bewegung in Deutschland von der kurdischen Freiheitsbewegung und den gesellschaftlichen Prozessen in Rojava lernen? Vor allem kann sie wieder Hoffnung schöpfen. In Deutschland ist der Glaube an eine tatsächliche Revolution ja selbst unter Radikalen weitestgehend erloschen. Rojava beweist, dass unsere Zeit reif ist für den Aufstand gegen die Hegemonie der Herrschaft selbst und dass er erfolgreich sein wird. Es beweist, dass Millionen Menschen ohne Unterdrückung und Sklaverei friedlich zusammenleben können, dass sie nicht auf Staat, Macht und Gewalt angewiesen sind. Es beweist, dass Rätedemokratie im großen Stil möglich ist. Zudem können wir aus der Praxis von Kritik und Selbstkritik und aus der kommunalen Praxis lernen. In der europäischen Linken existiert unterschwellig eine große eurozentristische Arroganz, die insgeheim dem bourgeoisen Märchen von der moralischen Überlegenheit weißer, westlicher Werte und Kultur zustimmt. Wie sehr unser Charakter in westlichen Gesellschaften jedoch von kapitalistischen Normen wie Egozentrismus, Profitstreben und Sozialdarwinismus geprägt ist, wird dabei oft ignoriert. Wir müssen erkennen, dass die Ursachen für unser Scheitern viel mehr in uns selber liegen als in der physischen Staatsmacht. Es ist der Staat in unseren Köpfen, den wir herausfordern müssen, bevor wir zu den Waffen greifen und die Paläste anzünden. In den 90ern gab es beim Aufstand der EZLN ja eine starke internationale Solidaritätsbewegung, die sich auch direkt vor Ort einbrachte. Wie verhält es sich damit in Rojava? Noch sehr verhalten. Ich weiß zu wenig über die damalige Situation in Chiapas, um einen direkten Vergleich zu wagen. Gemessen an dem, was hier stattfindet, ist es beschämend, wie wenig Solidarität es gibt. International kommt die meiste Unterstützung aus dem marxistisch-leninistischen Lager, vor allem aus der Türkei sind viele Kommunist-SternInnen, Sozialist-SternInnen und Anarchist-SternInnen gekommen, um zu helfen. Doch die libertären und anarchistischen Organisationen sind vielerorts indifferent bis offen ablehnend der Revolution gegenüber. Sie begehen damit einen Verrat an ihren eigenen Idealen. In Spanien waren es Stalins Anhänger SternInnen, die der Bewegung in den Rücken fielen. Heute stehen die, die das Erbe der damals Verratenen mit sich tragen, in der Verantwortung, Rojava nicht allein zu lassen. Vor allem im letzten Jahr sind mehr und mehr Freiwillige aus aller Welt, meist einzeln oder in kleinen Gruppen, nach Rojava gekommen, um zu helfen, zu kämpfen und zu lernen. Viele von ihnen sind ihren libertären Idealen gefolgt, jetzt arbeiten sie in Krankenhäusern und Kunstprojekten, helfen als Übersetzer SternInnen, drehen Filme oder kämpfen in der YPG. Was würdest du derzeit von einer internationalen Solidaritätsbewegung erwarten, was für eine Rolle kann die Solidaritätsbewegung hier einnehmen und was wird am dringendsten benötigt? Wir brauchen drei Dinge. Zuallererst muss Rojava bekannter werden. Über alle Medien, durch Kunst und Aktionen muss weltweit eine breite Öffentlichkeit erfahren, was in Rojava tatsächlich vor sich geht. Was dort jenseits des Krieges gegen Daesh stattfindet, muss allen Menschen deutlich werden. Zum Zweiten materielle Hilfe. Geldspende sind wichtig, auch Material wie Medikamente, Maschinen und Fahrzeuge wird gebraucht, kann aber aufgrund des Embargos oft nicht über die Grenze gebracht werden. Dennoch ist jede Spende wichtig. Zahllose Gruppen suchen nach internationaler Unterstützung, um Kooperativen aufzubauen, ökologische Technologien zu etablieren, die Jugendarbeit zu stärken oder gesundheitliche Bildung zu organisieren. Dies sind nur ein paar von vielen Bereichen, in denen Hilfe gebraucht wird. Als grenzenlose Koordination stellen wir Kontakt zu den Organisationen in Rojava her, sodass GenossSternInnen und Soli-Gruppen konkrete Projekte unterstützen können und sich mit Menschen in Rojava unmittelbar austauschen. Drittens brauchen wir Freiwillige, die herkommen, um die Revolution mit umzusetzen. Wir brauchen IngenieurSternInnen und ÄrztSternInnen, TechnikerSternInnen und SpezialistSternInnen, ErfinderSternInnen und KünstlerSternInnen. Vor allem aber brauchen wir begeisterte Leute, die an die Revolution glauben. Auch ohne Vorkenntnisse gibt es hier genug zu tun und was Mensch noch nicht kann, kann Mensch hier lernen. Das Äquivalent zu den Brigaden in Nicaragua sind hier die Lions of Rojava. Auf ihrer Webseite kann man sich als freiwillige Stern-R melden und weitere Informationen erhalten, www.thelionsofrojava.com. Es gibt noch einen vierten Schritt, doch der sprengt den Rahmen klassischer Soli-Arbeit. Es ist der Aufbau kommunaler Strukturen überall auf der Welt, mit Rojava als Vorbild, angepasst an die jeweiligen regionalen Bedürfnisse. Staat und Herrschaft können nur weltweit überwunden werden. Ihr Fortbestehen ist mit der demokratischen Moderne nicht vereinbar. Bildung und Wirtschaft, Gesundheit und Glaube, Kultur und Sicherheit, die Antworten auf all diese Bedürfnisse müssen den Herrschenden entrissen und auf lokaler Ebene neu erfunden werden. Gibt es irgendetwas, das du gerne noch mitteilen möchtest? Die Verteidigung der Revolution von Seiten von Staaten zu erwarten ist in etwa so absurd, wie einen katholischen Priester zum Gleichstellungsbeauftragten zu machen. Wenn Rojava nur von Staaten verteidigt wird, wird die Revolution untergehen. Nur wenn es nicht staatliche Kräfte sind, die Rojava und die Rätebewegung unterstützen, kann der Staat überwunden werden. Nur wenn die Solidarität freiheitlich und anti-autoritär ist, können wir die Hegemonie der Herrschaft zerschlagen. Die Revolution von Rojava und Mesopotamien ruft jeden freiheitsliebenden Menschen der Welt in die Pflicht. Wer auch immer glaubt, dass unser Leben jenseits von Arbeiten, Konsumieren und Sterben noch einen höheren Sinn hat, ist herzlich eingeladen. Die Utopie der Freiheit lag zu lange zerschlagen vor unseren Füßen. Bauen wir sie neu auf. Anarchistisch organisiert in Osteuropa, Teil 1, Poznan und Warschau. In Poznan gibt es eine sehr vielschichtige und aktive anarchistische Bewegung. In der 500.000 Einwohnerstadt existieren zwei explizit anarchistische Projekte, das Rutzbrat und das ODE, ZYSK. Das Rutzbrat existiert bereits seit 21 Jahren und eine Vielzahl anarchistischer Initiativen gehen von diesem Ort aus. Dazu zählt unter anderem die Federacja Anarchistyczna Poznan, FA, die Workers-Initiative, das inaktive Anarchist Black Cross, eine Fode-Notbombsgruppe, sowie eine anarchistische Bibliothek, genannt Zemsta, die mit angeschlossenem Café inmitten der Innenstadt gelegen ist. Das Café ist nicht nur ein Anziehungspunkt für Szene-Menschen oder Menschen, die sich der anarchistischen Bewegung zugehörig fühlen, nein, der Ort wird auch von einer Menge Publikum aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten heimgesucht. Dazu tragen ein ausgefallenes, mehrmals wöchentlich wechselndes veganes Angebot für den schmalen Taler, sowie Thementage, wie beispielsweise der Filmtag am Dienstag und regelmäßig stattfindende Lesungen, sicherlich ihren Teil bei. Die anarchistische Gewerkschaftsarbeit in und um Poznan herum ist mit der Gewerkschaftsarbeit von beispielsweise FAU-Gruppen in Deutschland kaum vergleichbar. Ein wesentlich offensichtlich existierendes Prekariat, welches sich zum Beispiel dadurch äußert, dass Diebstahlverluste in vielen Ladenketten von den Verkäufer-SternInnen selbst getragen werden müssen, Straßenbauarbeiter-SternInnen mitten in der Innenstadt oft bis mitternachts beschäftigt sind und Menschen in Sozialberufen überhaupt keine Anerkennung zugekommen lassen wird. Bezahlungen unterhalb der Kotzgrenze, sowie Arbeitszeiten von oft über 12 Stunden, um das tägliche Überleben im Generellen zu sichern, machen es der anarchistischen Bewegung leichter, Anknüpfungspunkte bei Arbeiter-SternInnen zu finden. Das mittlerweile der Vergangenheit angehörende anarchistische Squad ODE, ZYSK wurde, zum Ende des Monats September, durch einen fragwürdigen Eigentümerdeal aufgegeben. Für das freiwillige Verlassen des Projekts, welches in wunderbarer Lage direkt neben dem Altmarkt, in der sonst sehr touristisch geprägten Altstadt gelegen ist, wurde den Besetzer-SternInnen umgerechnet etwa 30.000 Euro geboten. In diesem Deal wurde eingewilligt, was die gesamte anarchistische Bewegung Polens in Aufruhr versetzte. Das Entscheidungsgremium schien hierbei nicht allein die Besetzer-SternInnen-Gruppe gewesen zu sein, wie aus anarchistischen Kreisen zu vernehmen ist, hatte die Federacja Anarchistyczna in Poznan dabei ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Wenn man einen kleinen Einblick in die anarchistische Szene Poznans erhält, wird Mensch das Gefühl nicht los, dass das Plenum der FA das wichtigste Entscheidungsgremium sämtlicher anarchistischer Aktivitäten der Stadt ist. Stammte nicht zuletzt auch die junge Besetzer-SternInnen-Gruppe um das ODE, ZYSK aus dem Rutzbrat und somit de facto dem FA Poznan-Umfeld. Während des Aufenthaltes eines Genossen der Föderation, deutschsprachiger Anarchist, Sterninnen in Poznan, konnten einige interessante Interviews gemacht werden, so beispielsweise mit einem Mitglied der FA Poznan. Unserem Genossen war es außerdem möglich, einem europaweiten Treffen, anlässlich der Entwicklung von Organisationsansätzen für einen sozialen Streik in Europa, beizuwohnen. Das Interview und einen Bericht zum Meeting könnt ihr im Folgenden lesen. Anarchistisch organisiert in Poznan, ein Interview mit einem Genossen der FA Poznan. Als Teil einer Reise durch Osteuropa hatte ein Genosse des A-Radio die Möglichkeit, einen Genossen der Anarchistischen Föderation Poznans, Polen, im Rutzbrat zu interviewen. Im folgenden Interview wird es um die historische Entwicklung des Rutzbrat-Squad gehen, welches am Wochenende des 19. und 20. September seinen 21. Geburtstag feierte. Des Weiteren wird es um aktuelle Kämpfe der FA Poznan gehen, wie beispielsweise den Arbeiterstreik der Amazon-Angestellten in Polen und Deutschland. Darüber hinaus werden wir über ein transnationales Meeting, bezüglich eines sozialen Streiks in Europa, sprechen, das vom 2.4.2015 in Poznan stattfand. Ah, hallo Chris. Wir sitzen hier gerade im Rutzbrat-Squad. Kannst du uns ein bisschen was über das Projekt erzählen? Welche Art von Projekt ist es, seit wann existiert es? C. Das Rutzbrat ist 21 Jahre alt. Es ist ein Komplex postindustrieller Lagerhallen in der Nähe des Stadtzentrums. Am Anfang war es nur Lebensraum für ein paar Leute mit Verbindungen zur DIY. Antifa-Szene. Später wurden weitere Gebäude wiederhergerichtet, damit wurde die zweite Entwicklungsetappe durch benannte DIY-Szene eingeläutet. Das Gelände wurde zum Ausgangspunkt von, sagen wir, gegenkultureller Aktivitäten. Erst waren es hauptsächlich Konzerte, später kamen auch sozialpolitische Aktivitäten in Verbindung mit der anarchistischen Bewegung Polens sowie Initiativen, die aus dieser Bewegung heraus entstanden sind, hinzu. Das Projekt nahm also Gestalt an und wurde zu einem Ort, an dem Mensch sich frei entfalten kann. Das heißt, Mensch konnte hier sein Leben und seine Subkultur ausleben, sowie sich an anarchistischer Politik beteiligen. A. Habt ihr Verbindungen zu anderen Projekten in Poznan, bzw. in Polen? Oder macht ihr hier euer eigenes Ding? C. Man muss schon sagen, dass von diesem Ort eine Menge unterschiedlicher Aktivitäten ausgehen, die sich auch außerhalb dieses Ortes weiterentwickeln. Im Jahr 2004 haben wir beispielsweise eine Gewerkschaft gegründet, die sich Workers-Initiative nennt. Diese startete vorerst als informelle Gruppe, bevor sie 4 Jahre später zu einer offiziellen wurde. Wir gründeten außerdem eine Mietervereinigung, die vor 3 Jahren zu arbeiten begann. Wir haben einen Buchhandel in der Stadt und wir haben ein weiteres Squad, Anmerkung der Redaktion, OD, ZYSK, welches jedoch am Ende dieses Monats abgewickelt wird. Das Squad befindet sich am Altmarkt und wurde von ein paar jungen Leuten aus dem Umfeld unserer Gruppe besetzt. Nach 3 Jahren der Besetzung haben die Besetzer SternInnen in eine Art Deal eingewilligt, das heißt, sie verlassen das Gebäude freiwillig. Auf Stadtebene gibt es des Weiteren ein Verlagshaus zum Vertrieb kritischer und politischer Literatur, das ebenfalls von anarchistischen FreundsternInnen betrieben wird. Auf Landesebene sind wir über die Anarchistische Föderation, das ist eine Art städteübergreifendes Netzwerk, verbunden. Dieses Netzwerk ist derzeit inaktiv, wir sind jedoch als Anarchistische Föderation Poznan noch immer Teil davon. Die Anarchistische Föderation gibt es seit über 20 Jahren, Mensch kann sagen, dass es eine Art Tradition ist, dass wir noch immer so heißen, auch wenn sie auf Landesebene gerade nicht aktiv ist. Wir unterhalten außerdem eine Anarchist-Black-Cross-Gruppe. Das gibt es in Polen auch als eine Art Netzwerk, welches AktivistSternInnen unterstützt, die Probleme mit dem Gesetz bekommen. Und natürlich haben wir einiges an informellen Verbindungen mit Squads, mit Gewerkschaften, mit Mietervereinigungen, mit unterschiedlichen politischen Gruppen, mit Vertrieben. Ah, du sagtest, dass die Polnische Föderation derzeit inaktiv ist. Seid ihr trotzdem Teil internationaler Vernetzungen, beispielsweise über die Internationale Arbeitervereinigung, IAA, oder die Internationale der Anarchistischen Föderationen, IFA? C. HMMM. Die Anarchistische Föderation begann Ende der 1980er Jahre zu arbeiten. Der Beginn der anarchistischen Bewegung in Polen war Anfang der 80er Jahre. Zu der Zeit bildete es die Opposition zum kommunistischen Regime. Ende der 80er entstand die Idee, eine Art Netzwerk aufzubauen, welches Anarchistische Föderation genannt wurde. In den 90er Jahren gab es dann ein sehr aktives Netzwerk von Gruppen in ganz Polen. In den letzten 10 Jahren nahm die Aktivität als Anarchistische Föderation stark ab. Es gibt nicht viele aktive Sektionen, es passiert nicht viel. Es gab ein paar Versuche, der Internationale der Anarchistischen Föderationen beizutreten. Das war etwa so um 2002. Wir besuchten ein paar Treffen der Internationale, aber wir entschieden, dass das uns an dem Punkt nichts bringt. Heute haben wir nicht viele Kontakte mit der Internationale. Andererseits muss ich auch sagen, dass ich nicht so drin bin in dem Thema. Es gibt vielleicht ein paar Verbindungen zu den syndikalistischen Gewerkschaftsgruppen. Ich kann dir da aber nicht allzu viel zu sagen, weil ich mich eher auf der Ebene der Produktionsabläufe und der Arbeitsbedingungen von Arbeiter-SternInnen vor Ort bewege. Ich stecke in dem internationalen Kram echt nicht so drin. Ah, kannst du uns etwas über aktuelle Kämpfe erzählen, die du zum Beispiel mit der FA Poznan führst? C. Ja klar. Von der FA Poznan gehen alle Aktivitäten, die entsprechenden Untergruppen betreffend, aus. So zum Beispiel die Aktivitäten der Workers-Initiative, einer Art syndikalistischen Gewerkschaft. Dort sind derzeit etwa 1.000 Arbeiter-SternInnen unterschiedlichster Branchen organisiert. Wir haben auch eine Gewerkschaftskommission im Amazon-Warenhaus, welche letztes Jahr gegründet wurde. Außerdem haben wir Kranführer-SternInnen und Krankenpfleger-SternInnen, etwa 200, sowie Arbeiter-SternInnen in der Schwerindustrie, die in Schiffshebewerken arbeiten, eine weitere Kommission im Theater im Stadtzentrum, sowie eine Kommission von Künstler-SternInnen, die zu extrem prekären Bedingungen arbeiten müssen. Das sind jetzt nur die Leute, die in unserer Stadt organisiert sind. In anderen Städten, wie in Warschau, gibt es ebenfalls Kommissionen, ebenso wie es in den meisten anderen, Anmerkung der Rät, größeren, Städten 1-2 Kommissionen gibt. Wir haben hier auch eine Mietervereinigung, die gegen illegale Räumungen und für sozialen Wohnungsbau kämpft. Und natürlich kämpfen wir gegen Behördenpolitik im Allgemeinen, denn diese erklärt die schlechten Bedingungen für Mieter-SternInnen auf Grundlage der herrschenden Austeritätspolitik. Das Budget der Stadt ist gerade extrem niedrig, die lokalen Behörden stehen unter dem Druck des Staates und müssen viel Geld für Bankenrettungen und Lohnfortzahlungen blechen. Ein Weg, um dem gerecht zu werden, ist, einfach die Mieten anzuheben, auch was Sozialwohnungen angeht. Das ist ein großes Problem in der Stadt und ein wichtiges Thema seit den letzten 4 Jahren. Seitdem gibt es auch eine neue Welle des Nationalismus in Polen, dem wir auch in unserer Stadt etwas entgegensetzen wollen. Nationalistische Tendenzen in Poznan sind allerdings nicht mit dem vergleichbar, was in anderen Städten hierzulande passiert. Das heißt für uns aber nicht, dass wir hier nichts zu tun haben. Viel Zeit und Kraft widmen wir auch dem angesprochenen Verlagshaus. Viele FreundsternInnen haben dort so etwas wie einen professionellen Job. Druckvorbereitung, Schriftsetzung und Buchdruck werden im Verlagshaus realisiert und wir helfen auch dabei, Zeitschriften zu veröffentlichen, die von unseren FreundsternInnen gegründet wurden. Wir bevorzugen an der Stelle eine öffentliche Verlagsstruktur. Dann gibt es natürlich noch den alltäglichen Kram, den wir tun. Wir veranstalten Konzerte, Ja, und so ein Zeug. Ah, kannst du uns vielleicht etwas über konkrete Kämpfe erzählen, die ihr gerade führt? Beispielsweise den Arbeitskampf gemeinsam mit den Amazon-ArbeiterSternInnen in Deutschland. C. Ja, na klar. Darüber kann ich einiges erzählen. Vor einem Jahr hat Amazon ein Logistikzentrum am Rande der Stadt eröffnet. Ein paar Leute aus unserer Gruppe haben begonnen, dort für ein paar Monate zu arbeiten. Dort haben sie dann auch mit Gewerkschaftsarbeit begonnen. Im Frühjahr dieses Jahres waren bereits 200 Menschen in dieser Gewerkschaft. Leute von Amazon in Poznan haben von dem Streik der ArbeiterSternInnen in Deutschland gehört. Einen Tag nachdem der Streik in Deutschland begonnen hatte, legten sie auch in Poznan ihre Arbeit nieder. Das war mehr eine inoffizielle Aktion und das Management versuchte natürlich, Druck auf die ArbeiterSternInnen auszuüben. Hier vor Ort war das natürlich ein Skandal und wir bekamen Aufmerksamkeit von den Medien. Mittlerweile haben sich einige Beziehungen zwischen den Amazon-ArbeiterSternInnen in Poznan und den Leuten in den Amazon-Häusern in und um Berlin entwickelt. Letztes Wochenende gab es ein internationales Meeting zwischen Amazon-ArbeiterSternInnen in Deutschland und Polen, Anmerkung der Red, 11.13.009.215. Ein paar ArbeiterSternInnen planen transnationale Aktionen, wenn es auf die Weihnachtszeit zugeht, also die Spitzenzeit des Weihnachtsgeschäftes. Amazon steht dann unter dem Druck, ein großes Bestellaufkommen realisieren zu müssen. Natürlich wollen sie versuchen, die Bestellungen so schnell wie möglich zu bearbeiten. Das ist die beste Zeit, um Aktionen zu starten. Die ArbeiterSternInnen besitzen dann so etwas wie Macht und können das Management unter Druck setzen. Das ist einer der Kämpfe, die in den nächsten Monaten losgehen werden auf ArbeiterSternInnen-Ebene. Kommen wir zu den Mieterkämpfen. Im Allgemeinen gibt es derzeit eine hohe Zahl illegaler Räumungen in unserer Stadt. Dazu möchte ich kurz den Mechanismus erklären. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt sieht so aus, wenn ein Stern-E-Eigentümer Stern-In ein Haus mit Mieter-Stern-Innen kauft und er Stern-Sie diese loswerden will, haben die Mieter-Stern-Innen das Recht, eine neue Wohnung zu bekommen. Wenn du ein Haus mit Mieter-Stern-Innen kaufst, ist es meist spottbillig, verglichen mit einem leeren Haus mit beispielsweise 20 Mieter-Stern-Innen. Also kaufen die Eigentümer Stern-Innen, beziehungsweise Geschäftsmenschen oder Kapitalist-Stern-Innen, natürlich Häuser mit Mieter-Stern-Innen, bedienen sich zudem einiger eigentlich illegaler Aktivitäten, um das Haus zu bekommen, ohne den Mieter-Stern-Innen eine neue Wohnung zur Verfügung gestellt zu haben. Sie stellen beispielsweise das Wasser ab, die Elektrizität oder sie beauftragen ein paar halbmafiöse Leute, die Clearnaires genannt werden, die die Aufgabe haben, das Gebäude von Mieter-Stern-Innen zu säubern. Sie versuchen also, die Mieter-Stern-Innen zu bedrohen und wenn diese zu schwach sind oder wenn es beispielsweise ältere Menschen sind, die Angst haben, verlassen diese einfach das Haus ohne eine neue Wohnung zu haben. Sie müssen sich dann also selbst um eine neue Wohnung kümmern. Und wie gesagt, dem Gesetz nach müsste der Stern die Eigentümer Stern in dem Stern der Mieter Stern in eine neue Wohnung zur Verfügung stellen. Aber wie gesagt, die Profitappellär-Praxis ist, ein paar Cleaner zu beauftragen, die Mieter Sterninnen bedrohen, welche dann einfach das Haus verlassen. In vielen Fällen kommen Mieter Sterninnen, die von Cleanern bedroht werden, zu uns und fragen nach Hilfe. Und manchmal gelingt es uns auch, Widerstand gegen diese Art von Mietpolitik zu organisieren. Vor 2 Jahren haben wir gemeinsam mit MieterSternInnen ein Haus blockiert, so dass Eigentümer Sternin und Cleaner nicht ins Haus kamen. Sie konnten dann ein Jahr länger im Haus bleiben, jetzt jedoch stehen wir vor derselben Situation mit einem anderen Haus. In dem Falle ging der Stern die Eigentümer Sternin selbst wie ein Cleaner vor. Aber im Endeffekt, nach etwas Widerstand durch die MieterSternInnen und ein paar gemeinsamen Aktionen in den letzten 5 Monaten, macht der Stern die Eigentümer Stern in den örtlichen Behörden den Vorschlag, das Haus zu renovieren, ohne dass die Mieter SternInnen das Haus verlassen müssen? Wir werden sehen, was passiert, aber im Generellen kann Mensch sagen, dass das Thema erst seit 4 Jahren auf unserer Agenda steht. Die Behörde, bzw. der neue Bürgermeister der Stadt, hat gerade entschieden, 4000 neue, kommuneneigene Wohnungen zu bauen. Der vorherige Bürgermeister, der 16 Jahre regiert hatte, hatte vielleicht 200 Wohnungen gebaut. Das ist jetzt also eine Art Offenbarung. Naja, wir werden sehen, was passiert, aber wir merken auf jeden Fall, dass unser langjähriges Arbeiten so etwas wie Wirkung erzielt, in Bezug darauf, was in der Stadt passiert und wie das Budget verteilt wird. In einer ähnlichen Situation sind gerade die Krankenschwestern, die der Gewerkschaft vor 3 Jahren beigetreten sind. Die werden von der Kommune beschäftigt und jedes Jahr, indem das Budget neu verteilt wird, gibt es Proteste und Aktionen bezüglich der Löhne, die für Krankenschwestern ausgegeben werden. Und jedes Jahr gab es eine Verbesserung der Löhne, das heißt, in den letzten 3 Jahren haben sich die Löhne der Krankenschwestern um etwa 20-30% erhöht. Wir sprachen über den Streik der migrantischen ArbeiterSternInnen in Deutschland. Das klingt, als wäre eine umfassendere, transnationale Zusammenarbeit nützlich. Ich habe auch den Aufruf zu einem transnationalen Treffen, das in Poznan Anfang Oktober stattfinden wird, gelesen. Vielleicht kannst du uns etwas über dieses Treffen erzählen. Diese Initiative ging von verschiedenen Gruppen, aus unterschiedlichen Ländern in ganz Europa, aus. Beispielsweise aus Großbritannien, Italien, Polen, Deutschland und Frankreich. Angefangen hat das Ganze um Blockupy herum und ist aus der politischen Debatte heraus entstanden, wie Arbeit zu organisieren sei, die Debatte um Arbeit als solche, die Debatte um die Strukturierung der Arbeiterklasse sowie die Debatte über einen sozialen Streik. All diese Debatten wurden von den initiierenden Gruppen in den letzten Jahren geführt. Die Schlussfolgerung war die Idee der Vernetzung auf einem internationalen Level. Es wurden einige Mühen aufgebracht, diese Themen, die die ArbeiterSternInnen direkt betreffen, zurück auf die Agenda sozialer Bewegungen zu holen. Das ist natürlich auch eine Reaktion auf die gegenwärtigen sozialen Aktivitäten. Also die Idee ist, wieder mehr mit den BürgersternInnen dieser Breitengrade zu arbeiten, anstatt sich davon zu entfernen. Wir wollen das Thema zurück auf die Agenda holen und den Konflikt zwischen Arbeit und Kapital aufzeigen. Das ist der eigentliche Hintergrund dieses Themas. Es gibt spezifische Themen, die in dieser Hinsicht auch mit einem liberalen Ansatz zu bearbeiten sind, beispielsweise lange Produktionsketten betreffend oder die Industrialisierung von Arbeit durch die westlichen Staaten. In östlichen Staaten finden wir mittlerweile auch diese Art der neuen Industrialisierung vor, da brauchen wir nur mal weit Richtung Osten, beispielsweise nach China schauen. Weiteres wichtiges Thema ist die zunehmende Prekarisierung von Arbeit, was sich in geringen Löhnen und ungewissen Beschäftigungsverhältnissen niederschlägt. Ein dritter wichtiger Punkt ist die Entwicklung von internationalen Organisationsansätzen direkt am Arbeitsplatz, die diesen Entwicklungen entgegensteuern. Im Grunde ist dieses Meeting also eine Art Startpunkt, um oben genannte Debatten um den Klassenkampf wieder voranzutreiben, das ist der eine Punkt, und der zweite ist die konkrete Entwicklung von gemeinsamen und politischen Aktivitäten von ArbeiterSternInnen unterschiedlicher Länder Europas, um wieder eine Art Klassenpolitik zu entwickeln. Das Meeting findet vom 2.4.2015 in Poznan statt. Vielleicht möchtest du einen weiteren Aufruf an alle GenossSternInnen, die A-Radio hören, starten, um das Meeting zu besuchen. Ich denke, das Meeting wird einige AktivistSternInnen sowie ArbeiterSternInnen und vielleicht ein paar AkademikerSternInnen vernetzen. Das Meeting wird auf Englisch stattfinden, wobei am ersten Tag eine generelle Debatte, beziehungsweise Podiumsdiskussion, über die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen, in Bezug auf die Beziehung zwischen Arbeit und Kapital in den unterschiedlichen Ländern, geführt wird. An den beiden Folgetagen wird es einiges an Kleingruppenarbeit geben, bei denen es um spezifische Themen, wie sozialen Streik, Fragen bezüglich logistischer Besonderheiten, Fragen zum Bezug zwischen Migration und Arbeit und Fragen betreffend möglichen Organisationsformen gehen wird. Das Meeting wird, wie gesagt, auf Englisch stattfinden und alle, die an Klassenpolitik interessiert sind, sind herzlich eingeladen. Das Meeting eignet sich aber auch für einen generellen Austausch über unterschiedliche Organisationsansätze von verschiedenen Punkten, die das Thema Arbeit betreffen. Danke für das Interview, Chris. Willst du noch irgendetwas loswerden? Nein. Okay, wir werden uns in ein schönes Wochenende aufmachen, das Rutzbrat feiert nämlich seinen 21. Geburtstag an diesem Wochenende. Ja. Totale Zerstörung. Transnationalstrick, ein Bericht zum transnationalen Vernetzungstreffen der Arbeiterschaft in Poznan. Autor: A. Vom 2.4.2015 fand in Poznan das zweite Meeting zum Voranbringen der Debatte um die Neuorganisation der Arbeiterklasse hinsichtlich eines europaweiten, transnationalen Sozialstreiks statt. Die Ausbeutung osteuropäischer Arbeitskräfte und Beschäftigung unter Mindestlohn sind Probleme, die durch die von westeuropäischen Staaten, allen voran Deutschland, vorangetriebene Austeritätspolitik durch IWF, EZB, EU und ESM1, vor allem im Care 2, Logistik- und Bausektor, verheerende Ausnahme annimmt. Seit langem existiert ein neues, transnational zu betrachtendes Prekariat in Europa, welches es fernab mittlerweile gängiger und allenfalls bürokratischer Gewerkschaftsarbeit, wie wir es am Beispiel Deutschland sehen, zu organisieren bedarf, um so ein effizientes Mittel im Kampf gegen Unrecht, Kapital- und Lohnausbeutung zu stellen und letztendlich anarchosyndikalistischen Konzepten zu Arbeit und Betrieb den Weg zu ebnen. Mit Hinblick auf die ebenfalls wachsende, weltweite Migrationsbewegung wird das bestehende Prekariat in den nächsten Jahren einen enormen Zuwachs bekommen. Um dem zu begegnen, gilt es ebenso bereits jetzt Konzepte zu entwickeln, um dem entgegenzusteuern. Das Meeting geht auf eine Initiative einiger Blockupy-Teilnehmer Sterninnen an Blockupy 2015 zurück, weshalb am 19.03.2015 das erste SOCIAL-Meeting 3 in Frankfurt M stattfand. Am Treffen beteiligten sich mehr als 20 Initiativen aus 10 europäischen Ländern mit ca. 150 Vertreter-Sterninnen. Aus dem deutschsprachigen Raum waren unter anderem die interventionistische Linke und De Future Is Unweisritten als Vertreterin des Ums Ganze Bündnisses anwesend. Wie schon beim Beyond Borders Camp in Griechenland 4 war eine überproportionale Beteiligung deutscher AktivistInnen am Treffen wahrnehmbar, was sich jedoch glücklicherweise nicht in einer einseitigen Workshop-Organisation niederschlug. Ob das Treffen durch die anarchosyndikalistische Workers-Initiative Poznan stemmbar ist, sollte sich im Laufe des Wochenendes zeigen. Im Vorfeld des Wochenendes gab es eine Debatte darüber, ob ein Treffen für die Bewegung im osteuropäischen Raum zu diesem Zeitpunkt nicht zu früh sei. Poznan wurde als geeigneter Ort in Frage gestellt, was ich in Anbetracht des erheblichen Organisierungspotenzials der Arbeiterklasse vor Ort und der Erfahrung in Arbeitskämpfen nicht nachvollziehen kann. Schwang bei dieser Diskussion vielleicht etwas westeuropäischer Elitarismus mit? Das Treffen wurde am Freitagabend durch eine Vertreterin der Workers-Initiative Poznan eingeläutet. Sie stellte noch einmal die erhebliche Bedeutung heraus, die Osteuropa einschließlich Poznan als Ort der Vernetzung international geführter Arbeitskämpfe in Anbetracht eines gerade in diesen Breitengraden in großem Umfang existierenden Prekariats, welches sich der Ausbeutung westlicher Industrien gegenüber sieht, hat. Ein weiterer Aktivist aus dem südosteuropäischen Raum bemerkte auch, dass vor allem auch eine Vernetzung von Arbeiter, Sterninnen und Gruppen im geografischen Osten endlich stattfinden müsse, anstatt immer nur Allianzen Richtung Westen, insbesondere Deutschland, zu suchen. Nebenbei bemerkt ist dies auch ein Problem, was sich im internationalen Rahmen bemerkbar macht. In Ermangelung einer funktionierenden Vernetzung ist beispielsweise die Federacja Anarchistyczna 5, die Anarchistische Föderation Polens, nicht arbeitsfähig und existiert allenfalls auf dem Papier. Im Anschluss an die Einführung sollte eine Diskussion am runden Tisch durch Vertreter Sterninnen von No One Is Illegal Hanau, Precari aus Disconnections Italy, Basoce Bosnia, TIE Global Workers Network und Blockopit Germany stattfinden. Die erwartete Diskussion fand nach der Vorstellung der jeweiligen Situation, in denen sich Arbeiterbewegungen sowie migrantische Arbeitskräfte in den verschiedenen Staaten befinden, leider nicht statt. Es wurde jedoch wieder einmal deutlich, dass Arbeiterbewegungen und Gewerkschaften in anderen Ländern ein wesentlich höheres Radikalisierungs- und Mobilisierungspotenzial aufweisen als in Deutschland. In Bosnien wurde Ende Juli dieses Jahres durch die Arbeiterföderation aller Gewerkschaften in Anbetracht der Verabschiedung des New Labour Law, neues Arbeitsgesetz, zu solidarischen Massenprotesten 6 mobilisiert, an denen mehrere 1000 Menschen teilnahmen. In Deutschland hingegen, wo eine Gewerkschaftsmitgliedschaft neben restriktiver Gesetzgebung zum Streikrecht mehr einen formal bürokratischen Fakt darstellt und sozusagen Teil des Sozialsystems ist, finden wir eine andauernde Entsolidarisierung unter den ArbeiterSternInnen vor. Für die Arbeiterbewegungen in Deutschland müsse die Überwindung dieses Entsolidarisierungsprozesses, auch in Anbetracht eines latenten Rassismus in der Gesellschaft, im Vordergrund stehen. Des Weiteren müssen Alternativen gefunden werden, die Arbeiterschaft in Deutschland jenseits der großen Gewerkschaften unter dem DGB miteinander zu vernetzen und zu organisieren. Es müsse ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass die herrschende Gesetzgebung, die es beispielsweise ArbeiterSternInnen außerhalb von Gewerkschaften nicht erlaubt zu streiken, Teil des Problems ist. Im Endeffekt müssen Kämpfe gegen die Austeritätspolitik der europäischen Quadriga mit dem Einfluss deutscher Politik an vorderster Stelle gemeinsam mit den ArbeiterSternInnen gekämpft werden, was, wie an Blockupy am 18. März 2015 in Frankfurt M zu sehen war, dieses Jahr erneut nicht geschafft wurde, obwohl es mehrere Mobilisierungsversuche unter den ArbeiterSternInnen im Bankenviertel vor Ort gegeben hat. Unter anderem wurden beispielsweise BauarbeiterSternInnen, Reinigungskräfte und MitarbeiterSternInnen im Bankensektor in Frankfurt M direkt angesprochen, sich an Blockupy zu beteiligen. Zu sehen davon wäre jedoch kaum jemand gewesen. Das Highlight des ersten Abends jedoch stellte, wahrscheinlich für die meisten, der Beitrag eines Vertreters von Amazon Poznan dar. Dieser zeigte die kurze, jedoch eindrucksvolle Entwicklung der Amazon-Kommission Iniciativa Prakovnica 7, einer Gruppierung, die unter der Workers-Initiative Poznan zusammengeschlossen ist, auf. Die Gewerkschaft der Amazon-MitarbeiterSternInnen, die sich erst letztes Jahr kurz vor dem Weihnachtsgeschäft in dem letzten Sommer in Betrieb gegangenen Warenhaus gegründet hat, startete anfangs mit 12 KollegSternInnen. Durch sehr aktive Gewerkschaftsarbeit aller Mitglieder, auch im Heute, haben es die Leute geschafft, mit mittlerweile 300 Leuten um ihr Recht zu kämpfen. In den letzten 10 Monaten konnten bereits 2 Arbeitskämpfe für höhere Löhne, verbesserte Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen erfolgreich gegen das Amazon-Management gewonnen werden. Der letzte Streik im Juni dieses Jahres wurde gar aus Solidarität mit streikenden KollegSternInnen in Deutschland angegangen, mit welchen jetzt hinsichtlich des kommenden Weihnachtsgeschäftes erneut über Aktionen beraten wird. 8. Der 3.10.2015 stand ganz im Zeichen der Erarbeitung konkreter Herangehensweisen an einen Sozialstreik. In einem Vormittags- sowie einem Nachmittagsblock wurden in insgesamt 8 jeweils 3-stündigen Workshops durch die teilnehmenden Gruppen verschiedene Themenfelder bearbeitet. In beiden Blöcken wurde in 2 Teilen über die Transformation von Arbeit und Betriebsumgebung seit den letzten 25 und damit verbunden die Anforderungen an einen transnationalen Streik diskutiert. Gewerkschaften, die ihre Daseinsberechtigung nur noch auf dem Papier haben, eine schnelllebige, mobile Arbeitswelt, die Prekarisierung von Arbeit in Zusammenhang mit den unterschiedlichen nationalen Begebenheiten und die Neuzusammensetzung von Betriebsführungen im Industriebereich gehörten zu den Unterthemen dieses Workshops. Das Ziel sollte sein, neue Konzepte heutiger Gewerkschaftsarbeit als Teil sozialer Bewegungen zu entwerfen, die sich von denen bisheriger, traditioneller Gewerkschaftsarbeit unterscheiden. In weiteren Workshops wurde darüber gesprochen, wie Gewerkschaftsarbeit diskriminierungsfrei zu gestalten sei, wie unterschiedliche Streikformen in unterschiedlichen sozialen Umgebungen miteinander verbunden werden können, wie Arbeitskämpfe und Kämpfe gegen die Austeritätspolitik der EU verbunden werden können. In einem Mapping-Projekt wurden vergangene, gegenwärtige und zukünftig mögliche Streiks mit anderen sozialen Kämpfen in Europa in einen Zusammenhang gebracht. Weiterhin wurde über die existierenden, speziell im Care- und Logistikbereich, BSP Amazon, existierenden, transnationalen Ausbeutungsketten diskutiert und wie diesen zu begegnen sei. Die Besonderheiten der Ausbeutung migrantischer Arbeitskräfte sowie die Erzeugung eines bewegungseinschränkenden Mobilitätsregimes durch die EU mit Frontex allen voran, bekamen ebenfalls einen extra Workshop. Die Ergebnisse aller Workshops wurden im Abschluss steil am Sonntag präsentiert. Aufgrund früherer Abreise war mir eine Teilnahme am Abschlussplenum leider nicht vergönnt, Beschlüsse, Ergebnisse und weitere Handlungsweisen sollten jedoch alsbald auf www.transnational-estirike.info nachzulesen sein. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Workers-Initiative Poznan die Ausrichtung des Treffens, hätte ich auch nicht anders erwartet, gut gemeistert hat. Es gab zwar kleinere Defizite hinsichtlich der Ortswahl, vor allem was die Raumakustik und Größe der Räume anging, die fielen aber nicht weiter ins Gewicht. Sämtliche TeilnehmersternInnen des Treffens brauchten sich um ihre Unterbringung keine Gedanken machen, die WI sorgte dafür, dass jede Stern-er einen Platz in einem der umliegenden Hostels bekam, einzelne Leute wurden des Weiteren im Rutzbrat, einem Squad in der Innenstadt und Dreh- und Angelpunkt der Arbeit der Workers-Initiative, untergebracht. Dass die Planzeiten der Workshops und Assemblies nur minimal überschritten wurden, zeugt für mich von einer guten Vorab-Orga. ÜbersetzersternInnen, soweit nötig, waren ebenfalls ausreichend vor Ort. Kulturell wurde zwar nichts Konkretes angeboten, dafür fehlte für das prall gefüllte Wochenende und mit der Gewissheit, dass die meisten Partizipierenden einen langen An- bzw. Abreiseweg hatten, sicher aber auch die Zeit. Während des gesamten Wochenendes wurde durch die Küche des Kulturhauses, in dem pläniert und gewerkshobt wurde, vegan/vegetarische Vollverpflegung, allerdings der gehobeneren Preisklasse, angeboten. Das stellt, denke ich, bei Meetings der Arbeiterbewegung nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit dar. Wie oben schon beschrieben, konnte erneut eine große Anzahl deutscher AktivistInnen am Treffen festgestellt werden, das war auch in den Pausen in den Gesprächsrunden und auch teilweise während der Plenar nicht zu überhören, machte sich ansonsten, meines Erachtens, aber nicht weiter negativ bemerkbar. Es ist jedoch erneut die Frage zu stellen, wieso es an internationalen Zusammenkünften eine so hohe Beteiligung gibt, auf nationaler Ebene jedoch kaum bis gar keine Anstrengungen unternommen werden, die Arbeiterschaft im Sinne einer anti-autoritären Linken flächendeckend neu zu organisieren. Die Selbstverständlichkeit, mit der Fotos und Videos, welche mitunter auch via Livestream im Internet verfolgbar waren, vom Treffen gemacht wurden, fand ich teilweise erschreckend, wenn ich bedenke, aus welchem Umfeld heraus dieses Treffen organisiert wurde. Ich möchte an der Stelle nicht wie ein Spielverderber klingen, aber es hätte sich zumindest ein vorheriges Einverständnis geholt werden können, bevor Fotos gemacht werden, denn ich bin mir sicher, dass es außer mir noch weitere Personen gab, die nicht unbedingt gewollt haben, dass ihre Gesichter noch am selben Tag zuhauf auf Facebook hochgeladen werden. Weiterhin unbedingt kritisch zu sehen ist, dass bei dem Treffen vor allem weiße, privilegierte AktiviststernInnen und ArbeitersternInnen miteinander darüber diskutierten, wie das gegenwärtige und zukünftige Prekariat zu organisieren sei, welches durch den Zugang migrantischer Arbeitskräfte einen enormen Zuwachs bekommt. Es waren zwar einige VertreterInnen von Initiativen Geflüchteter außerhalb der EU vor Ort, doch auch hierbei handelte es sich durchweg um weiße Menschen. Das machte für mich die kritikwürdigste Komponente des Treffens aus und sollte bei der Weiterführung solcher Meetings und weiteren Organisierungsbestrebungen unbedingt überdacht werden, andernfalls sehe ich den Versuch, eine auf emanzipatorischen Werten basierende, sich also auch als antirassistisch verstehende Arbeiterbewegung zu organisieren, missglücken. Auf dass die Probleme bei der Wurzel gepackt werden. Anarchismus in Warschau. Die anarchistische Bewegung in Warschau wirkt im Gegensatz zu der in Poznan ziemlich unauffällig, ist nicht sonderlich labelorientiert und auch die anarchistische Föderation Warschaus spielt eher eine untergeordnete Rolle. Das sollte jedoch nicht über die Vielfalt an sozialpolitischen und parteiunabhängigen Aktivitäten hinwegtäuschen, die, bei näherem Kennenlernen der Menschen, zu einem sehr großen Teil von AnarchiststernInnen ausgehen. In Poznan gibt es zwei von AnarchiststernInnen besetzte Squads, das Syrena und das ROD. Radikal Lordment Garagraf Dance, sowie ein Squad, welches er der DIY-Antifa-PNK-Szene zuzuordnen ist. Wie gesagt, auf den ersten Blick scheint die anarchistische Szene nur kaum oder und erschwellig zu existieren. Offensichtliche Graffitis, Banner, szenige Menschen oder ähnliches machen in Warschau jedenfalls nicht unbedingt das Stadtbild aus. Eine kaum wahrnehmbare Aktivität von anarchistisch gelabelten Gruppen tut ihr Übriges. Es gibt eine breite Widerstandsbewegung von MieterSternInnen und eine sehr aktive Antiraszene um das Hauskollektiv im Syrena, in welchem ebenfalls eine Vielzahl anderer Aktivitäten stattfinden. Vom Infocafé über einen Umsonstladen, vom radikalen Chor bis zur offenen Küche, die auch für Außenstehende nutzbar ist, von der Betreuung von Kindern alkoholkranker Eltern bis hin zur Fahrradwerkstatt. Im Syrena-Kollektiv wird sozialen Aktivitäten in Hülle und Fülle nachgegangen, und das mit einer Herzenswärme, dass man es sich fast verkneifen muss, dass einem die Tränen in die Augen steigen. Ein großer Teil dessen, was das Syrena heute ausmacht, hat einen sehr dunklen Ursprung, denn der findet sich in der Mieterschutzbewegung. Das Haus, das hochverschuldeten Privateigentümern gehörte, wurde eines Tages an einen Investor verkauft, welcher den Versuch unternahm, die restlichen MieterSternInnen loszuwerden, um das Haus Luxus zu sanieren. Das wurde auch fast geschafft. Bis auf einen einzigen Widerstand. Es kam zum Eklat, die letzte Bewohnerin des Hauses, die sich nicht vertreiben lassen wollte und obendrein eine Stimme der Warschauer Mieterschutzbewegung war, Jola Brumzischer, wurde tot und verbrannt aufgefunden. Die Antwort folgte, das Syrena wurde besetzt, die Mietervereinigung radikalisierte sich in Zusammenarbeit mit den Graswurzelgruppen, einige ehemalige BewohnerSternInnen zogen zurück ins Haus, GraswurzelaktivistSternInnen, AnarchistSternInnen und BürgerSternInnen Warschaus bildeten eine Einheit, der Kampf von Jola Brumzischer sollte unter allen Umständen weiter gekämpft werden. Ein Anfang war gemacht. Die BesetzerSternInnen einer Kleingartenanlage, dessen ehemalige BewohnerSternInnen mit kruden Methoden, wie zum Beispiel dem Legen von Bränden, aus der Anlage vertrieben wurden, stammen ebenfalls aus der anarchistischen Bewegung. Im ROD-Kollektiv haben sich Menschen zusammengefunden, die einige der verlassenen Schreberkartenhäuschen wieder gemütlich und bewohnbar hergerichtet haben. Mit ökologischem Anspruch wurde an der weiteren Ausgestaltung des Geländes gearbeitet, sind Gemeinschafts- und Gästehäuser sowie Social-Spaces, die auch durch die sichtlich begeisterte Nachbarschaft mitgenutzt, mitgestaltet und mit ausgebaut werden können. Denn eigentlich sollte der Platz einem Parkplatz für das angrenzende Gewerbegebiet weichen, das den BesetzerSternInnen jedoch sogar von den Angestellten und MitarbeiterSternInnen der umliegenden Baustoffhandel unter die Arme gegriffen wird, damit hatte der Investor sicher nicht gerechnet. Das Projekt hat auf jeden Fall die Absegnung durch sein Umfeld. Was passieren wird, wenn der Entwickler des Geländes so etwas wie Räumungsversuche des Geländes startet, was bisher glücklicherweise nicht geschehen ist, kann Mensch sich gar nicht ausdenken. Wie wäre es mit einer Radikalisierung des Bürgertums? Bewegung. 500x500 von der Bewegung für die Bewegung. Von Ralf Dreis. Die Zukunft eines der ältesten Kollektivbetriebe der westdeutschen Alternativbewegung der 1980er Jahre, das seit 1984 in Selbstverwaltung betriebene Café Klatsch in Wiesbaden, steht wegen des angekündigten Verkaufs der Immobilie auf dem Spiel. Mit dem Start der Kampagne 500x500 will die Initiative Linksruum e.V. dazu beitragen, diesen für die undogmatischen Linken, anarchistischen und autonomen Bewegungen im Rhein-Main-Gebiet überaus wichtigen Raum zu erhalten. Eine Gruppe Wiesbadener Aktivist-Innen war Anfang der 80er Jahre angetreten, dem bürgerlichen Establishment der Spießer Metropole etwas Dauerhaftes entgegenzusetzen. Politisiert bis in die Haarspitzen und engagiert in den verschiedensten Bewegungen waren sie alle. Konfrontiert mit den Prüglogien der Polizei anlässlich der Hüttendorf-Räumung an der Startbahn 18 West am Frankfurter Flughafen 1981 oder aktiv bei den Vorbereitungen der Widerstandsaktionen gegen die damals in Wiesbaden stattfindende internationale Militärmesse MEDE, auf der die Crème de la Crème der Rüstungsindustrie den Potentaten dieser Welt die neuesten Errungenschaften der Kriegsführung verkaufte. Aus den Sonntagsspaziergängen und den Auseinandersetzungen an der Startbahnmauer entstand eine festere Gruppe, die konkrete Pläne zur Schaffung eines eigenen Raumes schmiedete, eines Raumes für eigene Kultur, für politische Diskussionen, für Veranstaltungen, unzensierte Informationen, für selbstbestimmtes Arbeiten und selbstbestimmtes kollektives Leben. Für alles, was in Wiesbaden nirgends einen Platz hatte. 1984 gelang es den Aktivist-Innen, den düsteren Saal der Bierfestung Barbarossa im Rheingau-Viertel zu mieten. Unter Mithilfe von Freund-Innen und Genoss-Innen wurden die gut 150 Quadratmeter großen und hohen Gasträume aus der Gründerzeit renoviert und in eine Kneipe mit proletarischem Ambiente und explizit linkem Flair verwandelt. Ein rauchfreies Spielzimmer für Kinder, ein Novum in der damaligen Wiesbadener Gastroszene, war Teil des Konzeptes. Am Tag der Eröffnung und den folgenden Wochen und Monaten konnte sich das Klatsch-Kollektiv vor Gästen kaum retten. Der Ansturm war so gigantisch, dass die anfänglich 11 Kollektivist-Innen die Gruppe schnell auf 33 Leute erweiterten. Die Idee des politischen Szenetreffs im bürgerlich-spießigen Wiesbaden hatte voll eingeschlagen. In den folgenden Jahren entwickelte sich das Klatsch zu einem Ort, von dem viele Impulse ausgingen. Politische Diskussionen, Informationsveranstaltungen, Ausstellungen, Musik, Theater, Zirkus, Pantomime und abseitige Kultur jenseits des Mainstraßen werden ergänzt durch ein breites Angebot an anarchistischen, autonomen und linken Zeitungen, Periodika, Flugblättern und der aktuellen Tagespresse. Konkrete Soli-Aktionen zum Werkarbeiterstreik 1984-85 in Großbritannien, die Organisation des Volkszählungsboykotts 1987 oder die von harten Diskussionen begleitete Spendeaktion Waffen für El Salvador 1985-86 hatten Platz im Klatsch. Imperialistische Limonaden flogen aus dem Angebot, als die Häfen in Nicaragua 1984 durch die USA vermint wurden. Klatsch-Kollektivist-Innen beteiligten sich an der Durchführung der libertären Tage 1986 und 1993, agierten in der Anti-AKW-Bewegung, initiierten Hausbesetzungskampagnen oder sind in der Antifa aktiv. Projekte wie das Kultur- und Tagungshaus Rauental oder das Frauengesundheitszentrum Sirona gingen aus dem Klatsch hervor oder wurden maßgeblich unterstützt. Mobilisierungen gegen rassistische Angriffe auf Flüchtlinge, Treffpunkt zur gemeinsamen Fahrt auf Demos und Konzerte oder das kühle Bier nach geschlagener Schlacht gehören wie gutes Essen aus möglichst biologisch angebauten Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen zum Konzept. War das Klatsch bis Anfang der 1990er Jahre eher autonomer Szenetreff, so hat es inzwischen eine breite Stammkundschaft und ist bis heute eine soziale Institution ohne Konsumzwang für die Nachbarn im Viertel genauso wie für Menschen, die sich mit der bürgerlichen Gesellschaft und dem deutschen Normalzustand nicht identifizieren können. Seit nunmehr 31 Jahren wird das Klatsch kollektiv betrieben, Entscheidungen werden mit Konsensbeschluss getroffen, alle Arbeiten nach Einheitslohn bezahlt. In wöchentlichen Pilna wird sich über den Café-, Restaurant- und Barbetrieb, die Unterstützung anderer Projekte, über Veranstaltungen und nicht zuletzt über nicht ausbeuterische Arbeitsbedingungen abgestimmt. Trotz der im Laufe der Jahre vielen unterschiedlichen Menschen, die ein- und ausgestiegen sind, trotz schwieriger Phasen und erbitterten Auseinandersetzungen, die in den letzten 30 Jahren in der linken und linksradikalen Bewegung stattgefunden haben, hat das Klatsch Kurs gehalten. Das Kollektiv versteht sich heute als eine für neue Impulse offene und queere Gruppe, die weiterhin für eine herrschaftsfreie Form des Miteinanderlebens und Arbeitens kämpft, einen Betrieb nachhaltig führt und das Entstehen von Hierarchien verhindern will. Kein Mensch, der ins Kollektiv einsteigt, muss sich einkaufen, niemand zieht Gelder ab, wenn er oder sie aussteigt. Das Klatsch positioniert sich damit explizit jenseits des allgegenwärtigen Zwangs zur Selbstoptimierung und Selbstvermarktung und ermöglicht auch Menschen ohne Kapital, mit ihren unterschiedlichen Biografien, Ideen, Talenten und Tatkraft, selbstbestimmt zu arbeiten. Die Kampagne 500x531 Jahre Café Klatsch sind lange nicht genug. Der Besitzer der Immobilie, in der das Klatsch sein Zuhause hat, hat nun die Räume zum Verkauf angeboten. Das Weiterbestehen des Betriebes ist derzeit in der Schwebe. Was nach einem Verkauf im mittlerweile weitgehend gentrifizierten Rheingau-Viertel mit dem Klatsch passiert, ist nicht vorhersehbar und trotz aller angedachten Aktionen letztendlich wohl von den Plänen etwaiger neuer Besitzer abhängig. Aus diesem Grund sehen die Initiator-Innen von Linksruum eine V und die in ihm vereinten Sympathisant-Innen, Unterstützer-Innen und Kollektivist-Innen im Ankauf der Räumlichkeiten die Chance, das Café Klatsch als Raum emanzipatorischer Bewegungen zu sichern. Linksruum eine V will das Objekt dauerhaft dem Immobilienmarkt entziehen, um dem Kollektiv so die Ausgangslage zu schaffen, noch freier agieren zu können. Da der Kaufpreis von 250.000 Euro nicht alleine zu stemmen ist, hat Linksruum eine V mit 500x500 eine bundesweite Spende bzw. Unterstützungsaktion gestartet. Gesucht werden 500 Menschen, die jeweils 500 Euro oder 250x1000 Euro spenden oder leihen. Andere Kollektive, politische Gruppen, Genossunterstrichinnen, die in den letzten 30 Jahren im Klatsch einen schönen Abend erlebt, an guten Veranstaltungen teilgenommen oder dort die Liebe ihres Lebens getroffen haben und den Erhalt des Cafés unterstützenswert finden, sind aufgerufen, Linksruum eine V mit einer Spende oder Darlehen zu unterstützen. Der Verein ist gemeinnützig, Spende können von der Steuer abgesetzt werden. Wer einen niedrig verzinsten Direktkredit geben möchte, kann über die E-Mail-Adresse der Internetpräsenz Kontakt mit uns aufnehmen, http://linksruum.de 1 Linksruum e.V. GLS Gemeinschaftsbank AGBIC, Gnodem 1 GLS IBAN, D 54 430609676041 5558 00, Ralf 3, FAU Frankfurt war von 1986 bis 1996 Mitglied des Klatsch-Kollektivs Links, 1 https://3c.web.de/mail/client. Kultur, Alltag. Buchkritik, Die Enteigneten von Ursula K. Le Guin. Das Buch, Die Enteigneten. Eine ambivalente Utopie, von Ursula K. Le Guin ist auch bekannt unter dem Titel Planet der Habenichtse. Es geht in diesem Sci-Fi-Klassiker um den Gegensatz von zwei Planeten, deren Gesellschaften nach unterschiedlichen Prinzipien organisiert sind, Anaris und Uras. Dennis Scheck schreibt in einem Vorwort zur deutschsprachigen Neuausgabe, im Grunde müsste man die Enteigneten mit einer Banderole ausliefern, einem Warnhinweis, wie er derzeit auf Zigarettenschachteln Vorschrift ist. Dieser Roman wird Ihnen sehr viel nehmen von dem, woran Sie festglauben, und er wird Sie mit nichts als einen Haufen offener Fragen zurücklassen, könnte darauf stehen. Seite 7. Und eine Seite weiter. Ein Großteil des beträchtlichen Vergnügens, den Ursula K. Le Guins Roman bereitet, erwächst aus dieser respektlosen Radikalität, mit der sie ihren Mann vom Mond eine gesamte Gesellschaft durchmustern und uns Leser ebenfalls diesen Blick vom Mond einnehmen lässt. Seite 8. Während Uras als Planet bereits vor 8000 Jahren von Terranern besiedelt wurde, wurde der Mond Anaris erst vor über 150 Jahren richtig besiedelt. Infolge einer anarchistischen Rebellion auf Uras unter der Anführerin Odo siedelten 1 Million Menschen auf den Mond Anaris über, um dort gemäß ihrer Ideale eine herrschaftsfreie Gesellschaft aufzubauen. So leben auf dem kapitalistischen Planet Uras 1 Milliarde Uras, die im Kapitalismus und Patriarchat, dagegen leben auf Anaris nur 20 Millionen Anaris, die im Anarchismus. Eine Art großes Experiment in nicht-autoritärem Kommunismus. Die ursprüngliche Erde, Terra, wird auch erwähnt. Sie ist zerstört. Wo einstmals 9 Milliarden Menschen lebten, lebt nur noch 1/2 Milliarde. Obwohl der Mond karg und rau ist, also schwierige Bedingungen vorherrschen, bauten die Anarchist-SternInnen, die auch Odonier oder Libertarier genannt werden, hier über 8 Generationen ihre Gesellschaft nach den Ideen von Odo auf. Selbst eine eigene Sprache kreierten sie, Pravik. Organisiert sind sie geografisch in Kommunen bzw. Blöcken, Stadtviertel, die durch Kommune bzw. Blockkomitees verwaltet werden und thematisch in Ausschüssen, zum Beispiel der Hygieneausschuss, Syndikaten, zum Beispiel das Bergarbeitersyndikat, und Föderationen, zum Beispiel das Drucksyndikat. Losverfahren sollen das Entstehen von festen Bürokratien verhindern. Auf Anaris herrscht nur das Gesetz des sozialen Gewissens. Es gibt Kommunedienste, ähnlich wie WG-Aufgaben, die jede Stern er erfüllen soll. Wer etwas braucht, die Stern der geht ins Lager und nimmt es sich einfach, wer Sex haben will fragt einfach und wer woanders arbeiten will, die Stern der beantragt einfach eine Versetzung. 170 Jahre nach der Trennung der beiden Gesellschaften geht der Anarchist und Physiktheoretiker Scheweck nach Uras, weil er glaubt, nur hier seine Forschungen fortsetzen zu können. Er ist seit 170 Jahren der erste Mann vom Mond auf Uras, ein Fremdweltler. Ansonsten gibt es zwischen den beiden Planeten nur einen streng reglementierten Handelsgüteraustausch. Auf Uras gibt es unterschiedliche Staaten, zum Beispiel der kapitalistisch-patriarchale Staat AEO oder das realsozialistische TU, die miteinander im Kalten Krieg liegen. Lockere globale Organisation ist der Rat der Weltregierungen. Schnell stößt Scheweck auf die Widersprüche in seinem Gastgeberland AEO und ahnt auch, dass AEO seine Forschungen für seine ganz eigenen Zwecke verwenden will. Als freier Mensch von Anaris kann Scheweck viele Dinge anfangs gar nicht glauben, die Verwendung von Geld, der Einsatz von Bediensteten oder die Diskriminierung von Frauen. Diese Dinge sind ihm sehr fremd und unverständlich. Wer sich auf Anaris an Gegenstände bindet, gilt als Besitztümler und es wird ihr Stern ihm zum Vorwurf gemacht, hören Sie auf zu egoisieren. Es gibt hier auch keinen exakten Strafenkatalog. Wer stört, der wird zum Weggehen angehalten. Es gibt auch eine Gruppe von Menschen, die nicht ständig arbeiten will und von Kommune zu Kommune zieht, was das Gesellschaftssystem auf Anaris aushält. Spannend ist, dass das Prinzip der sozialen Kooperation bzw. der ethische Imperativ der Brüderlichkeit im Buch ganz offenkundig auf den Ideen von Kropotkin basiert, vermutlich angereichert durch die Kibbutz-Bewegung in Israel. Damit hat Le Guin eine anarchistische Utopie in Romanformat gegossen. Durch dieses Format wird eine Utopie mit allen ihren Problemen aus dem Abstrakten her ausgerissen und greifbarer. Obwohl es sich um einen Sci-Fi-Roman handelt, legt Le Guins Schilderung eines realen Anarchismus den LeserInnen nahe, dass es funktionieren könnte und wie eine anarchistische Gesellschaft in etwa aussehen könnte. Großer Lesetipp: Ursula K. Le Guin, Die Enteigneten. Eine ambivalente Utopie, Rossdorf 2006. Analyse und Diskussion. Was Merkels kurzer Sommer der Menschlichkeit über die deutsche Realität aussagt. Von Jimmy Boyle, Gruppen gegen Kapital und Nation. Am 4.9.2015 öffnet Deutschland nicht nur die Grenzen für Flüchtlinge, sondern organisiert sogar, zeitweilig mit Sonderzügen, unkompliziert die Reise von Ungarn nach Deutschland. In der internationalen Presse bekommt Merkel recht ungewöhnliche Namen, wie mildtätige Mutter Angela, und es wird von einem Flüchtlingssommermärchen der Kanzlerin gesprochen. Dafür muss sie sich in der CSU und Teilen der CDU verteidigen. Der Spiegel interpretiert den Willen der Kanzlerin so: Die Deutschen sollen nicht ihren Interessen folgen, sondern ihrem Herzen. Und attestiert Merkel ansonsten weitestgehend einen Realitätsverlust. Auch in der Linken gibt die Aktion einiges an Rätselraten auf. Die Verwunderung beruht natürlich darauf, dass Deutschland in den letzten Jahrzehnten viel dafür getan hat, dass erstens Flüchtlinge Deutschland gar nicht erst erreichen können und zweitens die Flüchtlinge hier so schlecht behandelt werden, dass sich das bei zukünftigen Flüchtlingen abschreckend herumspricht. Es hat 1992/93 sein Flüchtlingsproblem so gelöst, dass es nach Artikel 16 AGG fast alle Flüchtlinge auf die Nachbarstaaten abgeschoben hat, weil außer über die Nordsee oder per Flugzeug es fast unmöglich war, nicht über einen sicheren Drittstaat in die BRD zu kommen. Innerhalb der EU hat sich Deutschland für das Dublin-System eingesetzt und auch durchgesetzt: Flüchtlinge müssen in dem Land des Dublin-Systems Asyl beantragen, in dem sie zuerst angekommen sind. Flüchten diese dann in weitere Staaten, wie Deutschland, führen sie die Flüchtlinge in das Erstankunftsland zurück. Gemeinsam sorgen die EU-Staaten dafür, dass die Außengrenzen geschützt werden. Spanien hat seine afrikanischen Enklaven Ceuta und Melilla mit einem Grenzzaun umgeben, der Ungarn alle blutige Ehre machen würde. Immer wieder sterben Menschen beim Versuch, ihn zu überwinden, viele verletzen sich. Proteste der Bundesregierung sind nicht überliefert. Immer mehr Menschen flohen über das Mittelmeer. Italien hat zunächst, Leichen an Stränden sind schlecht für den Tourismus, mit Mare Nostrum versucht, die Flüchtlinge zu finden, bevor sie ertrinken, und ist dafür vom Rest Europas abgestraft worden. Die EU gibt weiter afrikanischen Ländern Entwicklungshilfe bzw. Militärhilfe dafür, dass sie Flüchtlinge schon bei sich abfangen. 1. Diese Politik der Abschottung und Abschreckung hat System. Flüchtlinge gelten für kapitalistische Nationalstaaten nicht als neue, willkommene Mitglieder der gesellschaftlichen Kooperation, sondern als Abtrag für die konkurrierende Klassengesellschaft. Wo der politische Zweck die Förderung einer Wirtschaftsweise ist, in der Unternehmen gegeneinander zum Zwecke der Geldvermehrung antreten, gelten alle, die dafür nicht gebraucht werden, als Last. Als ökonomische Last gelten in solchen Gesellschaften auch andere Figuren, etwa Langzeitarbeitslose oder ArbeiterInnen, die für zu hohe Löhne streiken. Flüchtlinge haben hier für die Politik den zusätzlichen Makel, dass ihnen als AusländerInnen die Fähigkeit zur unbedingten Loyalität zu Deutschland abgesprochen wird, also der richtige Nationalismus. Die Politik will eine Bevölkerung, die berechnend ihr Glück schmieden will, also in der Konkurrenz ihr Glück sucht. Zugleich will sie, dass alle im Zweifelsfall die Berechnung sein lassen und sich bedingungslos hinter Deutschland stellen. Die Regierung mag man scheiße finden und dauernd über einzelne Gesetze meckern, aber dass wir eine Gemeinschaft bilden würden und ohne diese Gemeinschaft nichts ginge und daher auch opferfällig seien, das soll eine Bevölkerung schon drauf haben. Mükantri, Richt Ovrong. Flüchtlinge haben hier den doppelten Makel, erstens stehen sie unter Verdacht, genau diesen Nationalismus drauf zu haben, aber für ein anderes Land. Zweitens haben sie ihr Land verlassen, anstatt es, wie die deutschen Trümmerfrauen, selbstlos wieder aufzubauen. Da schlägt ihnen die Frage entgegen, ob sie eigentlich überhaupt jemals so selbstlos werden können, wie Deutschland es verlangt. Das ist der eklige Gehalt von Integration. Diesen prinzipiellen Zweifel, gegenüber AusländersternInnen und damit eben auch Flüchtlingen, gibt es in Nationalstaaten ständig. Besonders angeheizt wird der Zweifel in Zeiten, in denen Deutschland aktiv in Kriegen gegen politisch aktive Islamisten mitmischt, Afghanistan, Irak, Mali, Somalia, und dafür eine sichere Heimatfront will. Das Asylrecht, kein Altruismus, sondern der Anspruch, in der Welt mitzumischen. Flüchtlinge sind für die kapitalistische Nation Deutschland eine ökonomische und politische Last. Entsprechend brutal geht Deutschland in aller Regel mit den Prinzipien Abschottung und Abschreckung gegen sie vor. Schon allein vor diesem Hintergrund kann man sich über Merkels Aktion nur wundern. Anstatt ihr aber Barmherzigkeit und Selbstlosigkeit zu bescheinigen, ist daran zu erinnern, dass das Asylrecht einen politischen Zweck hat, der nicht minder brutal ist. Das Asylrecht sortiert Flüchtlinge erstmal grundsätzlich. Wirtschaftliche Not ist demnach kein legitimer Grund, nach Deutschland zu kommen. Politische Verfolgung muss der Flüchtling glaubhaft nachweisen. Jetzt ist es aber so, dass es keinen Staat in der Welt gibt, der nicht irgendwen aus seiner Bevölkerung politisch verfolgt, da muss man nicht nur an die RAF oder an die Berufsverbote in Deutschland denken. Jeder Staat kennt Verfassungsfeinde und hält sie mit unterschiedlich harten Mitteln in Schach. Wenn ein Staat nun Flüchtlingen politisches Asyl gewährt, dann ist das erstens ein praktisch gemachter Vorwurf an die anderen Staaten: Ihr seid keine Herrschaft, die dem Menschen gemäß ist. Übersetzt heißt das: Ich, Deutschland, kritisiere deine Art zu herrschen. Asylgründe sind mit der Zeit erweitert worden. Nicht nur der Staat kann politisch verfolgen, sondern auch Gruppierungen aus der Bevölkerung heraus. Wird dieser Fluchtgrund anerkannt, dann ist das auch eine Kritik an den regierenden Staat: Ich, Deutschland, kritisiere deine Unfähigkeit oder den mangelnden Willen, eine Verfolgung aus der Bevölkerung heraus zu unterbinden. So oder so sind Flüchtlinge hier das Material für die Kritik eines Staates an dem anderen Staat. Mit dieser Kritik ist zugleich ein Anspruch in die Welt gesetzt: Der asylgebende Staat gibt sich das Recht, in fremde Staatsgewalten reinzureden und sich da diplomatisch bis militärisch einzumischen. Das nennen die Politiker dann Verantwortung 2. Das Asylrecht ist als unhintergehbares Individualrecht formuliert. Damit stellt sich Deutschland in die Position, überall in der Welt als ein Hüter und Mithelfer für eine gerechte und gute Herrschaft zuständig zu sein, quasi als Selbstverantwortung vor der ganzen Menschheit. An den Gruppen, die das Asylrecht dann auch tatsächlich bekommen, kann man aber in aller Regel das aktuelle Feindschaftsverhältnis in Deutschland, Eritrea, Syrien, des asylgebenden Staates zum anderen Staat ablesen, oder aber die Unzufriedenheit mit den dortigen politischen Zuständen, Afghanistan. Denn ob zum Beispiel afghanische Islamisten Freiheitskämpfer sind, wenn sie gegen eine sowjetfreundliche afghanische Regierung kämpfen, bis 1989, oder aber dann als Terroristen gelten, weil sie sich nicht dem Westen unterordnen wollen, hat nichts damit zu tun, ob sie dafür politisch verfolgt werden. Sondern damit, was der Westen mit dem Landstrich vorhat. Deutschlands politischer Wille: Asyl soll es geben, die Lasten dagegen nicht. Das Asylrecht ist also ein imperialistisches Machtinstrument und auf das will Deutschland nicht verzichten. Der deutsche Staat zieht in Flüchtlingen eine ökonomische und politische Last zugleich. Diesen Widerspruch hat Deutschland, mit dem europäischen Dublin-System, eine lange Zeit relativ erfolgreich für sich gelöst. Asyl gibt es, die Kosten und der Aufenthalt der Flüchtlinge wurde von den Grenzstaaten getragen. So sollte die gemeinsame europäische Asylpolitik funktionieren. Diese Rechnung geht für Deutschland seit einiger Zeit nicht mehr auf. Seit 2011 werden Menschen, die in Griechenland zum ersten Mal registriert wurden und dennoch nach Deutschland gekommen sind, nicht mehr nach Griechenland abgeschoben. Auf Grundlage von Gerichtsurteilen wurde beschlossen, dass in Griechenland systematisch kein geregeltes und willkürfreies Asylverfahren mehr gesichert ist, einfaches Abweisen an den Grenzen, sogenannte Pushbacks, Misshandlungen durch Polizeikräfte, besonders miserable Aufenthaltsbedingungen in Lagern, ewig verzögerte Verfahren. Hier hat sich die deutsche Regierung auf den Standpunkt gestellt, Asyl soll es geben, daher wird nicht nach Griechenland zurückgeführt. Überwiegend wurden Flüchtlinge aber schon gar nicht mehr in Griechenland registriert und Deutschland und Österreich haben sich alle Mühe gegeben, dann eben Ungarn als Erstankunftsland zu behandeln, um die Flüchtlinge dorthin abzuschieben. Wenn Ungarn nicht nachweisen kann, ob die Flüchtlinge nun aus Griechenland oder Bulgarien eingereist sind, so der Standpunkt, dann ist eben Ungarn für die Abwicklung des Asylverfahrens zuständig. Es war lange bekannt, wie besonders brutal Ungarn mit Flüchtlingen umgeht, aber lange Zeit vertraten die Gerichte den Standpunkt, dass es keine systematischen Mängel gäbe. Ab Juli 2015 gab es jedoch eine sich verstärkende Wechselwirkung. Ungarn wehrte sich gegen Rückführungen aus Deutschland und Österreich, diese Länder übten ihrerseits Druck auf Ungarn aus, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Dabei wurde die Behandlung von Flüchtlingen in Ungarn seitens der anderen Staaten stärker kritisiert. Gerichte stützen sich bei ihren Urteilen, ob in einem anderen Land systematische Verletzungen des Asylrechts stattfinden oder nicht, auf die Lageeinschätzungen der Politik und ihrer diplomatischen Institutionen. So ist es vermutlich zu erklären, dass ausgerechnet ab Juli 2015 einige Gerichte die Rückführung von Asylbewerbern nach Ungarn wegen gravierender Mängel im Asylverfahren untersagt haben. Das wiederum beflügelte den Zorn der deutschen und österreichischen Politik auf Ungarn und stärkte die Kritik an dem dortigen Umgang mit Flüchtlingen. Zudem hat die Kritik an Ungarns Umgang mit Flüchtlingen auch noch eine Seite, die gar nicht direkt etwas mit dem europäischen Asylsystem zu tun hat. Mit dieser Kritik drückt Deutschland seine generelle Unzufriedenheit mit der ungarischen Eurokrisenpolitik und dem mangelnden Unterordnungswillen innerhalb der EU aus. Apropos Ungarn. In Ungarn ist seit einiger Zeit eine Regierung an der Macht, die aus der Finanzkrise ganz andere, eklige Schlüsse gezogen hat, als Deutschland es sich mit seinem ekligen Programm für die EU wünscht. Wenn die überwiegend ausländischen Kapitale in der Krise massenhaft Leute entlassen, dann rollt man ihnen in Ungarn keinen roten Teppich mit Lohnkürzungen und so weiter aus, sondern besteuert sie und sorgt für eine Renationalisierung von bestimmten Wirtschaftsbereichen. Wenn das Kapital die Leute nicht benutzen will, dann muss der Staat, nach Ansicht der ungarischen Regierung, Arbeitsprogramme aufziehen und die Bevölkerung so zur Nützlichkeit für die Nation zwingen. Außerdem sieht die Regierung den Nutzen der EU im Rückblick generell als recht gering an, interpretiert die Lage Ungarns in der Krise als durch das Ausland verschuldet und legt sich mit allerlei EU-Gesetzen und den Führungsmächten innerhalb der EU an. Ungarn hat ein Recht auf Erfolg, so der nationalistische Standpunkt. Recht auf Erfolg ist übrigens auch der Standpunkt der deutschen Politik, nur eben in Bezug auf Deutschland. Der ungarische Misserfolg wird der EU und der Anwesenheit von vermeintlichen, nicht echten ungarischen Bevölkerungsanteilen angelastet. Entsprechend hart geht Ungarn gegen Flüchtlinge vor und radikalisiert das System der Abschreckung, das Deutschland ansonsten auch gut beherrscht. Doppelt reagiert Ungarn auf die Versuche von Deutschland und Österreich, das Land als Erstankunftsland zu behandeln und Flüchtlinge dorthin abzuschieben. Erstens baut es einen Grenzzaun nach Serbien auf und versucht, dass erstmal so wenig Flüchtlinge wie möglich nach Ungarn hineinkommen. Im Gegensatz zu Spanien erntet Ungarn dafür Kritik. Deutschland hält riesige Grenzanlagen am Rand der EU für sehr sinnvoll, mitten in Europa einen Zaun hochzuziehen, der sich gegen einen EU-Beitrittskandidaten, Serbien, richtet, dagegen nicht. Das sei dann keine sinnvolle Abschottung. Ungarn ist wiederum auch realistisch und weiß, dass die Abschottung, relativ zur Not und Masse der Flüchtlinge, nicht vollkommen klappen kann. Daher ergänzt Ungarn seine Ausländer-Raus-Politik mit der Praxis, wie sie in Griechenland und Bulgarien stattfindet: Flüchtlinge, die es dennoch nach Ungarn schaffen, werden nicht registriert. Ungarn ist sich ziemlich sicher, dass kein Illegaler in Ungarn bleiben will und toleriert eine Transportkultur, sogenannte Schlepper, die für 200 Euro den Weg für Flüchtlinge nach Österreich und Deutschland eröffnen. 3. Der Sommer der Menschlichkeit als Resultat der Flüchtlingsabwehr. Am 25.08.2015 wird eine interne, rechtlich nicht bindende Leitlinie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, BAMF, bekannt, nach der syrische Bürgerkriegsflüchtlinge erstmal prinzipiell nicht mehr zurückgeführt werden sollten. Das BAMF hat mit dieser Entscheidung zunächst nur die faktische Lage entbürokratisiert. Die Flüchtlinge kommen eh und wenn sie da sind, dann ist es aufgrund der gerichtlichen Entscheidungen in Deutschland nicht mehr so einfach, Syrer nach Ungarn abzuschieben. Das soll natürlich kein dauerhafter Zustand werden, sondern eine Ausnahme sein, bis die Politik mit Druck auf Ungarn oder anderweitig wieder für andere Maßnahmen Platz schafft. Auf den Erstickungstod von 72 Flüchtlingen am 27.08.2015 in einem LKW, der südlich von Wien abgestellt war, reagiert Österreich mit der verschärften Fahndung nach sogenannten Schleppern. In der Regel produziert genau eine solche Repression oft mehr Tote, weil manche illegalisierten Transportunternehmer SternInnen im Zweifelsfall lieber auf ihre eigene Haut gucken, als auf die Haut der Flüchtlinge. In dieser Zeit bringt die Repression den Transport von Flüchtlingen von Ungarn in den Westen aber zum Erliegen und so kommt es zu den Ansammlungen an den Bahnhöfen in Ungarn, die in Bildern um die Welt gingen. Ungarn wird dabei von Österreich und Deutschland zwar einerseits für ein zu hartes Vorgehen gegenüber Flüchtlingen kritisiert, zugleich aber auch dazu verpflichtet, die Flüchtlinge bei sich zu behalten. Ungarn reagiert mit Härte gegenüber den Flüchtlingen und revanchiert sich für die Kritik damit, Flüchtlinge auch weiterziehen zu lassen. In dieser Situation machen sich tausende Flüchtlinge zu Fuß auf der Autobahn auf den Weg gen Westen und die Bilder gehen erneut um die Welt. In dieser Situation einigten sich Ungarn, Österreich und Deutschland für den Zeitraum vom 4.9. bis 13.9.2015 darauf, dass die Flüchtlinge relativ ungehindert mit Zügen nach Wien und vor allem nach Deutschland reisen können. Die Rückkehr zu geordneten Bahnen. Was ist also passiert? Drei Staaten haben entgegengesetzte Interessen in Sachen Asylpolitik. Ungarn will absolut keine Flüchtlinge bei sich. Deutschland und Österreich halten das Asylrecht für ein unverzichtbares Machtinstrument, wollen die Kosten und die Flüchtlinge aber möglichst anderen Staaten aufdrücken. Auf dieser Grundlage, eingedenk der Situation in Griechenland, funktioniert für alle drei Staaten das Dublin-System nicht mehr und sie tragen ihre gegensätzlichen Interessen an den Flüchtlingen aus. Die Flüchtlinge leiden unter dieser Situation zusätzlich, denn zum einen wissen sie nicht, ob und wie sie ihren Weg weiter fortsetzen können und zum anderen werden sie von der jeweiligen nationalen Polizei je nach aktueller politischer Streitkultur so oder eben anders traktiert. In dieser Verzweiflung kommt es eben zu Migrationsaktionen, eingerissene Zäune, Autobahnmärsche oder die Ziehung der Notbremse im Zug, die PolitikerSternInnen der drei Staaten nicht bestellt haben. Merkel unterstrich immer wieder, dass es sich um eine Ausnahmesituation handele. Der Innenminister sah das Ganze pragmatisch, hätten wir anders gehandelt, wären genauso viele Flüchtlinge gekommen, nur später, Spiegel 39/2015, Seite 28, die kurzzeitig offenen Grenzen hatten für Deutschland zumindest den Bonus, dass sie über die brennenden Flüchtlingsheime in Deutschland, die zuvor in der westlichen Presse Thema waren, hinwegsehen ließen und ein anderes Bild präsentierten. Deutschland geht in Sachen Aufnahme von syrischen Flüchtlingen in Vorleistung, um nun die EU auf ein neues Flüchtlingsregime mit Quotensystem für die Durchführung von Asylverfahren zu verpflichten. In Hotspots, also von der EU finanzierten großen Auffanglagern in Griechenland oder Italien, mit der Türkei wird Ähnliches geplant, sollen die Flüchtlinge zentral registriert, vorsortiert und dann auf die EU-Länder verteilt werden, wo dann der Asylantrag geprüft wird. Gegen ein solches System hat sich Merkels Deutschland, bei den Verhandlungen zu Dublin III im Jahr 2013, noch erfolgreich gewehrt. Damals war die Einschätzung, dass die Grenzländer die Flüchtlinge schon überwiegend von Deutschland abhalten werden. Heute wird realistisch Bilanz gezogen, die Rechnung geht nicht auf. So oder so kommen die Flüchtlinge nach Deutschland und mit einem Quotensystem inklusive Hotspots kommen dann weniger Flüchtlinge in Deutschland an, als mit einem nicht funktionierenden Dublin-System. Die Quote wollen die osteuropäischen Staaten partout nicht und damit ist die Machtfrage in Europa gestellt. Das hat sich in Bezug auf Ungarn schon länger angekündigt, ist jetzt aber noch dringlicher geworden. Deutschland will in Sachen Flüchtlingspolitik zeigen, wer hier die Spielregeln setzt. An dem Dublin-System hängt das Schengen-System, also die Freizügigkeit innerhalb der EU. Denn nur wenn nach außen hin alles kontrolliert ist und für nicht gewollte Ausländer dicht ist, gewähren die EU-Staaten nach innen hin die Freizügigkeit. An der Freizügigkeit wiederum hängt dann auch ein Stück weit der Binnenmarkt. Das machte Deutschland den anderen Ländern nochmal klar, als es am 13.09.2015 wieder Grenzkontrollen nach Österreich einführte, Zugverbindungen deswegen nicht mehr gingen und kilometerweise Stau an den Grenzen hing. Da geht es dann nicht um die Urlauber, sondern um den Transport, die Sicherheit der Lieferungen und die Geschwindigkeit des Verkaufs über die Grenzen hinaus. Außerdem wird mal wieder daran erinnert, wer hier die meisten Beiträge zahlt und wer auf finanzielle Unterstützungen durch die EU angewiesen ist. Einig werden sich die EU-Staaten halbwegs bei der Definition der Balkanländer, da sind die Menschen zwar überwiegend absolut wirtschaftlich am Arsch, aber das ist ja kein Problem für die deutsche Politik und die EU. In Sachen Fluchtgründe werden sie als sichere Herkunftsländer eingestuft. Deutschland sortiert die Flüchtlinge neu durch. Unkomplizierter soll es für Menschen aus Syrien werden, für andere soll es verkürzte Verfahren und neue Abschreckungsmaßnahmen geben. Einigkeit besteht in der EU auch darin, dass man sogenannte Schlepper bekämpfen muss. Einigkeit besteht auch, dass man die Fluchtursachen bekämpfen muss, in Sachen Syrien besteht allerdings Uneinigkeit, was das heißt. Polen und Frankreich plädieren dafür, die Luftangriffe auf ISIS zu verstärken und halten zugleich daran fest, dass Assad weg muss. Deutschland meint auch, dass Assad weg muss, hält die militärische Option aber für voreilig, wie so oft, wenn Deutschland dabei noch nicht nennenswert mit eigenem Militär mitmischen kann. Hinterbänkler aus der CDU und CSU halten eine verstärkte deutsche Kriegsbeteiligung aber durchaus für richtig. So geht deutsche Humanität, Deutschland will als erfolgreiche kapitalistische Nation Einfluss auf die Welt nehmen, damit sie nutzbar wird oder bleibt für die Steigerung des in Geld bemessenen deutschen nationalen Reichtums. Dafür engagiert es sich im Bündnis des freien Westens überall in der Welt und schafft Fluchtursachen. Das fängt beim freien Weltmarkt an, der lauter Verlierernationen in der Konkurrenz schafft. Eine verarbeitende Industrie hat da in vielen Teilen der Welt von vornherein keine Chance. Die westlichen Firmen sind in Sachen Produktivkraft, die an der vorhandenen Kapitalausstattung und der Kreditwürdigkeit hängt, konkurrenzmäßig maßlos überlegen. Der Westen lässt auch da nichts anbrennen, wenn den Verliererstaaten der Bankrott droht. Mit der Hilfe des IWF können diese Staaten weiter in der Weltmarktkonkurrenz mitmachen. Dafür müssen sie nur einige Auflagen einhalten, keine kostspieligen nationalen Projekte, freien Handel nicht beschränken und Subventionen von Lebensmitteln für die eigene Bevölkerung streichen. Ob mit oder ohne IWF werden ganze Staaten und Regionen auf ihre Funktion als Rohstofflieferanten für den kapitalistischen Westen festgelegt, deren Bevölkerung relativ für diesen Zweck dann überflüssig ist und im Weg steht. Daraus resultierende Bürgerkriege oder abweichende Regierungsprogramme in aller Welt werden vom Westen als Ordnungsprobleme gesehen und die Verantwortung für die Welt wird dann mit Kriegen oder Unterstützung von Bürgerkriegen wahrgenommen. Für die meisten Leute, die aus diesen Zuständen fliehen, sollen aus der EU draußen gehalten oder durch miese Behandlung abgeschreckt werden. Ausgewählte Flüchtlinge sollen Asyl bekommen. Und damit verschafft sich Deutschland die moralischen Titel Verantwortung, Pflicht und Recht, um mit denen und so schließt sich der Kreis, in der Welt Einfluss zu nehmen. Eins, dass es viele Leute gibt, die gute Gründe haben, ihren Vaterländern Goodbye zu sagen und in andere Länder zu gehen, ist wahrlich nichts Neues. Der Freie Westen schafft durch seinen Einsatz für die eigenen Kapitale große Landstriche, in denen sich ökonomisch nichts mehr tut, zerstört durch seine Wirtschafts- und Außenpolitik die Lebensgrundlagen für Hunderttausenden von Menschen und hält diese überflüssig gemachten Gestalten Staatsgewalten auf, die weder die Mittel noch das Interesse haben, diese Leute am Leben zu halten, Nord- und Westafrika. Weiterhin hat der Westen, seit dem 11. September 2001, tatkräftig Staatsgewalten zerrüttet und zerschlagen, die er als feindlich ausgemacht hat, ohne an deren Stelle neue Gewaltmonopole setzen zu können. Die Folge sind Bürgerkriege und weiteres zusätzliches Elend: Syrien, Irak, Afghanistan, Libyen, somit weitere tausende Flüchtlinge. Ein Spezialfall ist hier noch das Regime in Eritrea, ein Überbleibsel des Kalten Kriegs gegen das frühere sowjetfreundliche Äthiopien. Zwei, in diesem Sinne warnt EU-Ratspräsident Donald Tusk die EU-Staaten, dass andere Staaten die Behandlung der Flüchtlinge zum Material nehmen könnten, in die EU-Staaten reinreden zu wollen, sonst werden uns in Kürze Theokratien belehren, was religiöse Toleranz bedeutet. Und diejenigen, die für diesen Massenexodus verantwortlich sind, werden uns sagen, wie wir Flüchtlinge zu behandeln haben. Faz, 7.10.2015, Seite 1. 3. Siehe den Bericht auf http://bordermonitoring.eu/ungarn/2015. 4. Siehe dazu exemplarisch den Artikel zu Mali oder Gaddafi, Libyen, unter www.gegner.in, Tag, Krieg und Frieden.